Wir laufen Rio mit dem ersten kurzen Teil. Ja, Alter, ich hab Magenschleimhaut. Das ist ja beruhigend eigentlich. Ja, nicht, du hättest geil. Aber nicht hinreichend davon. Du hast zu wenig Magenschleimhaut. An einer Stelle. An einer Stelle? Habe ich eine Entzündung. Du hast eine Magenschleimhautentzündung. Seit letzter Woche Mittwoch. Ja, so ist das, wenn man wieder Fleisch isst. Ja. Miet ist schon. Mörder, Alter. Ja. Ist so, Miet ist Mörder, Alter. Natürlich. Aber ich habe es immer anders verstanden, dieses Fleisch ist Mordding. Nein. Ich heb mal ganz kurz hier so ein Ding auf, was hier so zu meinen Füßen liegt. Vielleicht brauchst du das ja noch. Nee, dann gehst du wieder dahin. Ah, das war ein Fall, bei dem ich war, für die Wupp, ein Typ, bei dem es spukte. Ich kann jetzt die Details nicht erzählen, aber es spukte nicht bei ihm. Und das ist das Ding, was ihn eigentlich bedrückt hat, weil ihm von verschiedenen Leuten ernsthaft böse mitgespielt wurde. Er das per Gericht dann anders durchgesetzt gekriegt hat, aber das Urteil nicht vollstreckt wurde. Was ist das? Eine Nichtzulassungsbeschwerde kannst du einreichen beim Bundesgerichtshof, wenn ein OLG-Urteil, glaube ich, nicht vollstreckt werden soll. Aber das ist ja schon ein hochaufgehangener Fall. Wir reden ja gar nicht mehr von Amtsgericht. Der hat 40 Jahre lang gegen einen Träger der öffentlichen Hand geklagt. Okay. Zu Recht. Ja, okay. So, die haben ihm seine gesamte Wirbelsäule kaputt gehauen, unterm Strich. Die Geister? Nee, die hier. Aha, okay. Und gegen die musste er bis zum OLG. Okay. Hat da Recht bekommen. Hat eine Summe bekommen von mehreren 10.000 Euro, was sich viel anhört, aber im Prinzip für die letzten 30, 40 Jahre... Ist für eine Gesundheit auch gar nichts. So. Für eine Gesundheit ist das nichts. So, ne? Ja. Und als würden die sich jetzt sagen, ja komm, ist dann halt, gehen sie jetzt zum Bundesgerichtshof. Ja. So, und er hat eben parallel eine Geistersichtung. Ja, komm, das ist gar nicht so lustig. Doch, also, das ist immer lustig. Nee, weil er da ganz viel, das ist hier der Geist, weil er ganz viel Wichtigkeit da reinsteckt für sich. Wo ist der? Jetzt sag mir nicht, dass... Das nein. So, ich möchte nicht, dass du das kommentierst hier weiter. Auf jeden Fall, das ist das Ding. Und da hat er mir all seine Unterlagen gegeben. Kann ich den Geist nochmal sehen, bitte? Ich muss nur sicher gehen, dass... Leo. Nein, ich kommentiere das nicht, das mache ich nicht, aber... Mhm. Nein, wirklich nicht. Ich will nur wissen, ob es das ist, was ich glaube, was es ist. Ja, es ist das, was ich... Wirklich? Nein. Ja, aber der Mann ist halt... Also er kann ja nichts... Wie komplex kann es sein, dieses Video zu öffnen, Alter? Du hast einen Mac? Aha. So. Bons, krieg die ein. Es geht um das Schicksal von Menschen. Ja, immer. Es gab mal eine Fernsehsendung damals. Was ich viel übler finde an diesem Video? Dass da wirklich ein Geist links in der Ecke ist. Ach, das ist... darf ich sagen, was das ist? Nein. Nein. Ach, aber Geist ist natürlich die Schrift, ne? Mit Doppel-R. Ja, aber das kann man ja selber betiteln. Ja, eben. Das macht's ja nicht besser. Naja... Ach, ey. Und ich habe heute wieder den Fehler gemacht, ich habe heute wieder mein Büro verlassen. Wann immer ich mein Büro verlasse, denke ich mir, man sollte sein Büro nicht verlassen. Weil du Außendienst gemacht hast? Ich war hier in der Stadt spazieren. Das, im Außendienst oder privat? Halb-halb. weißt du, dass ich Mike in the Mechanics mag? Weißt du, dass ich Mike in the Mechanics total unspektakulär finde? Ich finde seit neuestem alles unspektakulär, wozu man nicht die Haare schütteln kann und mit nacktem Arsch Slate steigen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Das mache ich nur mit Macbeth in der Wall of Death. Weißt du, dass ich nächste Woche Geburtstag habe? Ja, das weiß ich. Das ist ja unübersehbar und unüberhörbar. Wieso das denn? Weil das überall angeprangert ist. Wer prangert es denn an? Das Internet. Das CCC-Camp. Vielleicht bauen die mir einen Schrein schon. Ach, meinst du, die haben deswegen das Camp gemacht, um für mich Geburtstagsgeschenke zu basteln? Das ist doch immer so. Jedes Jahr ist das, also nicht jedes Jahr, alle vier Jahre, wie die WM und das Camp sind halt... die Maccabi Games, die Olympischen Spiele und Bartes Geburtstag. Und EM. Ja, when Jewish come home. Selten. Also 6 Millionen haben wir es nicht geschafft. Boah, Rio. Nicht Zulassungsbeschwerde. Da war es wieder. Ja, da war es. Sieht schon geil aus, der Stempel, ne? Bundesgerichtshof. Das ja, aber du weißt, dass dieser Adler zu wenig Schwingen hat und deswegen kein Amt ist, ne? Ein Adler hat immer zwei Schwingen. Nein, ich meine diese, wie heißen das, Federn? Federn, das heißt so. Finger. Hast du mal die Federn gezählt von diesem Adler? Die Federn, auf dem Libanon-Flaggen-Ding? Nein, da gibt's auf deinem Ausweis. Na, auf deinem Ausweis sind weniger. Ich habe eigenen Ausweis. Du hast einen Personalausweis, du bist Personal, ne? Ich habe einen Personenausweis. So, ja, so, jetzt guck mal, nein, auf der anderen Seite sieht man die einzelnen, so, und auf deinem Reisepass. Schwingen, alle drei. Welche Farbe hat dein Reisepass eigentlich? Rot oder blau? Rot und blau, Pollack-Frau. War das nicht grün und blau? Nein, rot und blau. Das war von unserer Grundschule. Aber nun mal ein sehr geärgerter Spruch. Er gibt zusammen grün. Grün ist die Farbe des Islams. Sind dann also Polacken irgendwie auch dem Islam? Ist das dein Foto schon auf dem Ausweis? Das ist von einer Frau, das Foto. Wir haben die Fotos getauscht. Hier ist mein Foto. Hat schon mal irgendjemand gesagt, dass du nicht diese Person bist? Ja, regelmäßig an Grenzkontrollen, die Bundespolizisten, die dann sagen, können Sie bitte die Brille abnehmen? Und ich sage dann jetzt mal, wieso? Weil ich jetzt einen Bart habe und eine Brille trage? Ja, bitte. Na, aber ich glaube, es liegt nicht an der Brille, es liegt daran, weil... Hast du da noch Crack geraucht zu der Zeit? Noch nicht mehr so oft. Okay. Nicht so wie jetzt. Ja, sieht man das. Also mein Reisepass ist natürlich Aubergine. Ehrlich? Tja. Deiner? Meiner ist rot. Ja, meiner ja auch. Nee, ich bin ja richtig rot. Ich bin ja ausgetreten aus der BRD GmbH. Ich habe gestern angerufen bei der BRD in GmbH. Kein Scheiß. In Frankfurt? Ja. Ja, ne? Bei der Pressestelle. Ja, was sagen die? Kein Interview mit dem Geschäftsführer. Haben wir kein Interesse dran. Siehst du? Das ist, wir werden verarscht. Wir sind Personal. Meinst du, es ist hier die Vakanz? Der Geschäftsführerposten ist gar nicht besetzt? Nee, ich weiß, wer der wahre Geschäftsführer da ist. Wahrscheinlich irgendein Reptaloid. Wie es halt immer so ist. Ich habe keinen gewählt. Ja, nicht Zulassungsbeschwerde. Wenn Wahlen was ändern würden, wären sie verboten. Aber Wahlen sind ja vor allem Säugetiere. Oder Van Halen. Kriege ich ein Bier? Bestimmt irgendwo hier im Pott. Ich guck mal, weil ich hier aus der Küche zaubern kann. Oh, das ist ja fast schon. Feldins oder Blutfaser? Was weg muss? Feldins. Ich kann ja im Moment nicht trinken. Ach so, wegen deiner. Nee, du hast zu wenig Magenschleimhaut an einer Stelle, ne? Ja. Ist halt dieser ehemalige Veganismus. Veganismus, Islamismus, Sexismus. Oh, der ist sogar kalt, ne? Oh, das gibt's ja gar nicht, hör mal. Gutes Schalke-Bier. Ach, hast du dein Handy eigentlich ausgestellt? Nee, aus nicht, aber in einen definierten Modus gebracht. Und ja, sieht gut aus. Ich habe übrigens Post bekommen. Sag nicht den Namen von wem. Ach, was? Nee, ich lese jetzt ständig. Ach nein, wirklich? Ja, tatsächlich. Nee. Ja, ich habe nämlich gesagt, ich möchte auch mal so Bitcoins haben. Nee. Und ich bin jetzt Bitcoin-Besitzer. Nee. Hat er mir geschenkt. Ja, ich weiß. Ich verstehe dieses Prinzip noch nicht so ganz, aber regelmäßig bei Skype informiert er mich. Ich finde süß, dass er... Ich muss jetzt gerade mal gucken. Das wird nicht so, ne? Der das so für jeden schickt? Nein. Das würde mich auch schwerfällig machen. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Das ist vor allem das Buch, was er da drauf geschrieben hat. Dr. Phil Dippelpsych. Wie es im Impressum steht. Institut für psychologische Dienstleistungen bei der Scheck. Das ist genau aus dem Impressum. Finde ich geil. Wie findest du, es sind nur zwei Spalten auf dem Briefumschlag, Chris? Ist schon geil, oder? Das ist schon. Heute war ich sauer auf jemanden, weil der für seinen Schützling zwei Termine hier verpasst hat und meine Mitarbeiterin angesaut hat, was ich unmöglich fand. Also die verpassen zwei Termine. Meine Mitarbeiterin ruft an zum zweiten Mal, weil die nicht gekommen sind. Er scheißt sie zusammen. Weil er genug anderes zu tun hätte. Er müsste nicht seinen Schützling noch durch die Gegend hier hinfahren, wenn wir Termine machen. Du musst mir kurz die Schützling-Rolle erklären, damit ich weiß, was Schützling ist. Ein Mensch unter Betreuung steht von ihm. Tatsächlich, also ein Betreuer praktisch. Genau. Hm. Er hätte ja immerhin einen Job. Das genau ist ein Job. So, und dann habe ich gesagt, jetzt rufe ich da an. Und dann habe ich mich gemeldet. Dr. Bartoschek. Auf das Doktor auch bestanden. Und dann sagte er, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, Frau Doktor oder Herr Doktor? Dann dachte ich mir, das ist eine der unpassendsten Fragen, die man mir in diesem Moment stellen kann. Ja. Herr Doktor Sebastian Bartoschek, Sie hatten ein Problem mit meiner Mitarbeiterin? Nein, nein, das muss falsch rübergekommen sein. Ich denke nicht. So, ich denke, dass Sie heute nicht hier waren und meine Mitarbeiterin zum zweiten Mal einen halben Arbeitstag verbracht hat. Ja, kann die dann auch am Wochenende, wo ich sagte, ehrlich gesagt, ist mir das egal, ich werde meine Mitarbeiterin nicht am Wochenende einsetzen, wenn sie zwei Termine verpassen. Ganz anderer Ton ab da. Ja, ist ja immer so. Ja, dann müssen wir nochmal gucken, das tut uns ja auch leid und bla. Ich dachte, ja, ich finde das nur, ne, dann klären wir das jetzt mit dem Jugendamt direkt. Nein, wir können den Termin ja immer noch. Ich dachte, nee. Nee, die auch nicht gemacht. Weil mein Auftraggeber ist das Jugendamt. Ja. So. So, wir machen kurz einen überraschend frühen Break. Tschüss. So, Freunde, es geht weiter. Wir hatten eine kurze Kackpause von 2 Stunden. Willst du sagen, dass es um Säugen und Stillen geht? Ja, der Rio wusste den Unterschied nicht. Ich weiß den Unterschied schon. Und zwar nach Spezies. Ich glaube einfach, dass bei manchen Menschen, je nach Rasse der Menschen, natürlich ist auch auf jeden Fall Säugen ist. Und bei... Freunde, willkommen zum Podcast von Die Rechte. Wieder mit dabei SS Burns. Und Macheten, nee, Quatsch. Und euch hätte so viele Namen, ey. Ja. Und du suchst wirklich noch? Ja, will gerade nichts sein. Und heute Birkenau Bato? Birkenau Bato, ja, super. Ich sehe schon die Anzeigen kommen, liebe Freunde, liebe Freunde. Birkenau Bato. Ich habe heute... Eigentlich habe ich heute Bock, über Leute herzuziehen. Das können wir machen. Dann fangen wir am besten an mit den Unterlagenkram. Klarnamen benutzt. Das wäre nicht schlecht. Meinst du, ich vertrage ein Bier? Ja, aber nicht nur eins, du verträgst heute auch 2. Du hast so wenig Schleimhaut gerade. Bitte nur so schmeicheln. Du hast so wenig Schleimhaut. So abgenommen. Ich habe keine Magenschleimhaut mehr. Wer textet mir denn da die ganze Zeit? Ich weiß nicht, ist dein Telefon in einem definierten Zustand? Sonst beschweren wir sich wieder die Kunden. Ich schreibe eine Mutter. Die mir. Eine besorgte Mutter aus Freital. Themenwechsel. Ja, ist so, Rio. Ich glaube, es wird doch ein ganz fragmentarischer. Sag mir noch kurz, von mittelfristig auf kurzfristig? Innerhalb der nächsten Wochen, Monate. Ja, aber das ist doch genau das, was ich haben will. Ja, aber das ist nicht so leicht, mit Sicherheit vorherzusagen. Du brauchst viel, viel, viel mehr, vor allem, wenn alle also plus, diese Gefahr entsteht auch, wenn alle Unterstützungsmaßnahmen des Staates angenommen werden. Also wenn in einer Familie 40 Stunden die Woche noch eine Fachkraft drin ist, dann ist trotzdem nicht zu verhindern, dass eine Kindeswohlgefährdung auftritt. Nee, ja, sehe ich so. Ja, und das ist, ja, das ist aber nicht so einfach. Mhm. Ja, cheerio, Miss Sophie. Danke, dass du mich Miss Sophie nennst. Das mag ich ja ganz gerne zwischendurch. Ich dachte, das wäre ein Stempel und ich wollte hier gerade schon voll so abgehen und so. Ist aber gar nicht, ist ein Akku. Ist ein Akku. Voll scheiße, ey. Ist auch nur zum Trollen, oder? Ja, für all die Leute, die da sitzen und nach einem Stempel suchen. Das passiert hier regelmäßig im Büro. Ist das so? Wer twittert denn da jetzt, wenn wir hier podcasten? Kannst du dir vorstellen, dass Twitter nicht stillsteht? Auch wenn wir podcasten. Das glaube ich nicht. Ja, es ist auch wirklich so. Also, letztes Mal, ich konnte es auch nicht glauben, habe ich Bilder von der ISS gesehen. Die Welt dreht sich trotzdem, während wir podcasten. Die haben das alle abgepflanzt jetzt. Wo ist denn die ISS? Was jetzt gerade? In Potsdam. In Potsdam, warum Potsdam? Ich meine die ISS, nicht die IS. Sind das verschiedene Sachen? Ja, sind verschiedene. Das, ach, eine das ist sind islamistische Weltraum. So wie Jews in Space von Mel Brooks. We are Jews. Achso, wir machen ja gar kein Internet, während wir podcasten, ne? Nee. We're Jews in Space. Und 6 Millionen kamen nicht wieder. Ja, das was ist denn? Das ist das Zweite. Das ist geschmacklos. Was ist denn da dran? A Juice in a Spacious. Spacious. In Space. In Spaces, ja, klar, ist das nicht geschmacklos. Hobby, du kennst es echt nicht, ne? Da fliegen die in so einem blau-weiß gestreiften Davidstern als orthodoxe Juden durch die Gegend und schießen halt außerirdische Sachen ab und tanzen dabei. So, das ist genau das, was das Judentum auszeichnet. Schießen andere Sachen ab, vergiften Brunnen, entführen Kinder, haben lange Nasen. Und dann beschweren die sich noch, was dem Zweiten passiert ist. Gast da heute, ihr habt es schon selbst erkannt, Ken Jebsen aus Berlin. Nee, so steckt kann ich nicht sprechen. Also, könnte ich schon. Der aber. Ist echt komisch, ne? Ist er auf Koks? Nein, nein. Ist er auf Liebe? Nein. Ist das hier mein Sohn? Ja. Ist das hier mein Sohn? Ja. Der Linke. Der Linke. Und wir beide am Strand. Im Strandkorb. Er hat ein Bärchen auf seinem Pulli. Ja, das quietscht, wenn man da drauf drückt. Alter, der ist 16. Was findet das Marx an seinen Lieblingsfotos? Findest du? Hm? Was, ach, das ist ein Telefonhörer. Mhm. Ihr lasst euer Kind so einen Telefonhörer ans Ohr nehmen, ohne ihn vorher desinfiziert zu haben. Ja, der wird den schon nicht schmutzig machen. Nee, er nicht, aber das hatten doch vorher. Ja, was hatten das vorher? Das könnte ich nicht. Ehrlich, das könnte ich. Wenn ich ein Kind hätte, würde ich aber... vor allem, das ist eine öffentliche Telefonzelle. Ja, keine Zelle, die gibt es ja kaum noch. Ja, eine öffentliche Telefon... Einrichtung. Einrichtung. Wirklich, das macht ihr? Und das ihr rennt dann nicht dahin und geht da mit dem Lappen drüber vorher? Echt nicht. Ist er gesund? Der Telefonhörer jetzt? Nein. Also du darfst nicht zu viel davon essen. An sich ist der wohl gesund. Aber ich finde das Bild dahinter viel toller. Das Gerahmte. Nein, das Gerahmte. Das hier ist aber ein professioneller Fotografen. Ist das doch auch. Nein. Hat meine Frau gemacht. Mit dem Telefon. Ja. Wirklich? Dafür sieht das echt gut aus. Mit ihrem Handy. Dafür sieht das, okay, dafür sieht es aber echt gut aus. Ihr habt den auch vorher nicht geschminkt, weil er zu rosa war. Der hat zu rosa war. Da gibt es ein bisschen was zu trinken. Ein bisschen, nur kleinen Schnaps morgens, dann werden die auch kleiner. Dann wollen wir nicht so oft Klamotten kaufen. Frau Mahitler. Richtig klein, ne? Ja. Meinst du, es ging Hitler um Macht? Hab ich noch nie drüber nachgedacht. Nö, ich glaube nicht. Der wollte bestimmt nur lieb gehabt werden. Und wenn man zusammen mit dem gebetet hätte, statt Bomben auf den zu werfen, dann hätte es auch keinen Krieg gegeben. Meinst du, es hätte Hitler gegeben, wenn es Twitter schon gegeben hätte? Meinst du, es gäbe einen Hitler mit Internet? Ja, ich kann dir einige Accounts zeigen. Nee, ich meine es anders. Hätte es 39, das Internet schon gegeben und Twitter. Mhm. Meinst du, hätte dann an Macht gewonnen und behalten? Ja. Meinst du? Twitter ist völlig irrelevant für die Welt da draußen. Das weiß ich nicht. Ich bin mir sicher. Twitter ist ohne jede Relevanz im Grundsatz. Findest du? Ja, mittlerweile bin ich zu der Erkenntnis gelangt. Im Gegenteil sogar, Twitter ist ein Instrumentarium, das ich nutzen kann, um den Zorn, der sich früher in der Straße entladen hätte, im Internet zu halten. Ja, diese Theorie habe ich im letzten Psychotalk auch gehört. Ja, aber, und diese Theorie teile ich. Nee, ich die ist von mir. Nee. Ja, natürlich, aber das glaube ich nicht. Guck dir doch mal an, wie viele Leute gehen denn von denen, die sich auf Twitter über die CSU empören, auf die Straße, um zu demonstrieren. Das kommt auf an, wobei. Also bei den Aussagen jetzt von Seehofer. Ja. Wie viele gehen auf die Straße? Ah ja, null. Das warum? Weil sie alles... Bei wichtigen Themen wie ACTA und die Landesverratsgeschichte mit Netzpolitik genau. Waren Menschen auf der Straße. Ja, genau. Genauso viel, wie sich, ja, so viel, wie sich bei Twitter empört haben. Minus, lass mich überlegen, 90%. Das sind nur noch 10 starke Prozent. Ja, aber die wären sowieso auf die Straße gegangen. Das hat, Twitter meinst hat dann du, null gemacht. Meinst du wirklich? Ja. Twitter ist wichtig als Gradmesser, wie abseitig eine Aussage ist, ist nutzbar, um zu schauen, was muss ich machen, um so eine linksliberale Gruppe für mich zu gewinnen an Themen. Nur eine linksliberale? Ja. Und ist gut in Einzelfällen, wenn man schnelle Netzwerkstrukturen braucht, um etwas zu organisieren vor Ort, aber da geht die Organisation vor Ort Twitter vorher. Das heißt, nimm mal die Sache in Berlin letzte Woche mit dem Flüchtlingscamp. Da ist es eben nicht so, dass über Twitter dieser Missstand verbreitet wurde, dann sich Leute bewegt haben und dann über Twitter sich vernetzt haben, sondern die Leute waren vor Ort, haben angefangen zu handeln und haben dann Twitter als Medium genutzt. Aber es schafft ja Aufmerksamkeit. Ja, das auf jeden Fall. Also Twitter schafft Aufmerksamkeit auf ein Thema im Internet zu lenken. Darüber hinaus schon so gut wie gar nicht mehr, weil die Printmedien verstanden haben, dass aufgrund ihres Erscheinungsdatums sie, und das ist wieder Twitter-typisch, wenn sie Themen aufgreifen, die Twitter heute als wichtig benennt und sie die morgen drucken, dann macht Twitter sich darüber lustig, dass sie die einen Tag verspätet gedruckt haben. Aber das ist ein anderes Problem. Das ist ein anderes Problem. Ja gut, weil diese ganzen Vollhongs nicht rallen, wie Print funktioniert. Ja, aber Print funktioniert ja gar nicht mehr. Print das stimmt ja nicht. Ach, nee, das ist doch nicht wahr, Rio. Print stirbt. Das ist nein. Ach. Nein, never. Print abseits der Bild. Die Print verstanden haben und Internet verstanden haben. Nee, also gut, Bild hat ja gerade Umsatzeinbußen. Also ich glaube, was bleiben wird im Print, sind Special Interest Magazine mit guten Fotos. Zum Beispiel? Die Geo. Die Geo? Hm? Ich glaube, die bleibt nicht. Doch, wette ich mit dir. Und findest du Geo schon Special Interest? Ja, was zudem bleibt, ist Hyperlokales. Sowas wie hier unsere Stadtteilzeitung. Gut, da hat die Bursche Zeitung auch pleite gemacht. Die war ja auch Teil eines Verlagshauses. Ich glaube tatsächlich, dass kleine Projekte von vor Ort für vor Ort als Print? Ja, funktionieren werden. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel sowas wie die Anzeigenblätter. Nee. Sobald die Leute aussterben, also mit der nächsten Generation. Die Leute sterben nicht aus. Mit der nächsten Generation. Das ist kein biologisches Ding. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein biologisches Auf keinen Fall. Guck mal, Reviermarkt. Kennst du noch Reviermarkt? Ja, klar. Gibt's das noch? Ja, klar. Im Print und online. Ja, online ist klar, aber im Print ja, gibt's sicher. Doch Reviermarkt. Ja. Ich wüsste jetzt gerne mal die Absatzzahlen vom Reviermarkt. Ich gucke nicht ins Internet, aber ich würde vermuten, dass die zwar auch leicht zurückgegangen sind, unterm Strich sich aber halten. Ich sehe das zum Beispiel, wenn wir Werbung machen für polnischsprachige MPU-Beratung, ne? Das zählt doch nicht. Nee, dann wirkst du aber am besten in polnischen Printzeitungen. Ja, aber das zählt doch nicht. Die alle auch online erscheinen. Ja, aber das ist very special interest. Das ist nicht mehr special, das ist very special interest. Ich weiß nicht, ob wir so wenig Polen jetzt haben, dass das very special ist. Ja, aber die Kombination aus Polen und MPU. Nee, aber das, sind ja allgemeine Zeitungen. Die Deutschland, also die quasi, ne, die Wochen... Aber trotzdem ja. Special Interest. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil es ist eine MPU auf Polnisch. Aber es ist ja unsere Werbung in der polnischen Zeitung. Verstehst du? Es gibt polnische Zeitungen. Und wir werben in diesen Zeitungen. Wie die Hürriyet. Genau, Hürriyet ist ein gutes Beispiel, ja. Wobei die um Längen größer ist als okay. Jede polnische Zeitung auf dem deutschen Markt. Ja, ja, mit Sicherheit. Aber genau dieses Prinzip. Und da werben wir dann jetzt nicht in der Hürriyet, sondern in der Infotipps. Für unser polnisches Angebot. Ja, aber das ist doch klar, dass Migranten, Very Special Interest Zeitung, das verstehe ich ja noch. Das hat so ein bisschen so ein Heimatgefühl. Ja. Ich kaufe mir auf Malle auch gerne die Bild. Mhm. Das hat so ein Heimatgefühl, das verstehe ich alles. Aber im deutschen Print, bei echten Deutschen. Ja. Nimm mal sowas wie Landliebe. Was denn? Landlust. Dieses Magazin, das ist das Top-Magazin der letzten Jahre. Was denn Landlust? Ein Magazin, das dem Städter zeigt, wie schön es auf dem Land ist. Genau, und Einrichtungsgegenstände daher anpreist. Aber das ist very, very special. Nee, und das Ding hat Zuwachsraten seit Jahren, das explodiert. Ja klar, aber das liegt daran, weil wir eine Verlagerung haben aus den Städten aufs Land. Nee, eine Sehnsucht. Ja, natürlich. Eine reale Verlagerung ja nicht. Menschen sehnen sich halt einfach nach Schrebergärten, nach Bauernhöfen, nach Schäden. Das ist so, das ist Sehnsucht. Ja. Gerade je größer die Stadt, desto größer die Sehnsucht wahrscheinlich auch. Vermute ich, das ist so eine These. Wenn ich auf dem Dorf lebe, habe ich wahrscheinlich andersrum. Ich glaube, da kann ich Magazine verkaufen mit tollen Städten. Genauso wird es andersrum sein. Meinst du, ich kann in Mecklenburg-Vorpommern mit Potpourri punkten? Ja, auf jeden Fall. Also wenn in Mecklenburg-Vorpommern im letzten Dorf, was noch nicht mal richtiges Internet hat, denen sagst du, ja komm ins Ruhrgebiet, hier kriegst du 50 Mbit. Ich glaube, da pilgern die jungen Leute sofort hier. Dann hast du wieder dieses Migrantenproblem, ja, Zeltstädte und so, und dann hast du halt ein neues Freitag. Ich habe nichts gegen ostdeutsche Migranten, aber hier ist auch nicht jeder willkommen. Wenn er sich in unsere Sitten und Gebräuche hält. Wenn er sich, ja, und mehr. Und arbeitet. Und Steuern für mich zahlt. Und Steuerzahler ist. Ja. Und nicht die ganze Zeit Frauen vergewaltigt. Ja, ob man Problem. Das dem Ostdeutschen, das ist jetzt ein bisschen Kulturimperialismus. Andere Länder, andere Sittenrio. Da müssen wir uns auch anpassen, die als Westdeutsche. Wir müssen uns danach anpassen. Und dazu laufen die Kassierer. Sehr schön, sehr schön. Also ich. Hast du mein Interview gelesen? Wo? Mit Wolfgang Wendland, beim Ruhrbaron. Nein. Und als Podcast zu hören im Bartokast. Ich lese den Ruhrbaron noch nicht. Das ist doch. Das mache ich doch nicht. Kannst du denn lesen? Ja. Das kann es nicht so überzeugend. Ja, ihr müsst überlegen, ob die Antwort qualifiziert genug ist. Ja. Wollt ihr was Wichtiges fragen? Ich habe es vergessen, oder? Kann man nicht so wichtig gelesen sagen. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich gucke nur hier, ob da... Da fehlt Ra. Der hatte Urlaub. Das ist Fortean Times. Da stellt die Hypothese dar, dass die Ägypter Australien besiedelt haben. Das stimmt auf gar keinen Fall. Doch, da stellt das dar. Das stellt die Hypothese dar, dass die Ägypter Australien besiedelt haben. Und jetzt bekomme ich einen Anruf. Das ist ja auch geil. Soll ich auf Pause gehen? Nee, brauchst du nicht. Ich kann mich, ich melde mich später, außer es ist sehr wichtig. Ja, dann so, ja. Wie viel Promille hast du gerade? Ich frage jetzt nur so irgendwie für mein Verständnis. Ja. Die Frage ist, wie groß ist eine Dose? Wo bist du denn gerade? Ja, ich komme dann mal so in einer Stunde, anderthalb, zwei vorbei, ne? Ja, das war super. Pass auf, wir telefonieren später. Ich bin gerade hier auf Sendung, ne? Nein, du störst mich nicht. No, du störst mich nicht. Ja. Warum ich nicht mehr dein Freund sein möchte, das könnten wir selbstverständlich gleich gerne besprechen. Aber es hat was damit zu tun, dass ich den Wert meiner Freunde daran messe, was für andere Menschen da mit im Spiel sind. Und wenn der Wert der anderen Menschen, die mit dem Freund im Spiel sind, ein Dreck wert sind, dann frage ich mich, warum jemand, den ich für einen Freund halte, mit jemandem verkehrt, der einfach nur Dreck wert ist. So, ich melde mich aber später. Wie ich ja gerade schon sagte, zwischen 1,5 und 2 Stunden. Und dann telefonieren. Schön. Weißt du, das ist so. Wir nehmen jetzt mal an, da gibt es einen Menschen. Ja? Mhm. Den kennst du dein ganzes Leben lang. Mhm. Und irgendwann trifft der Mensch eine vollkommen falsche Entscheidung, begegnet einem Menschen, mit dem er zusammen ist, wo der Mensch ihn völlig unglücklich macht. Also völlig unglücklich. Ja? Wo du auch siehst, wie unglücklich er ist. Und die Frau hat wirklich volle Pulle ein am Brett. Ja. Aber so richtig Knalloballo ein am Brett. Ja. Und du sagst dem das. Der Typ geht dann irgendwann mal in der Geschlossenen, geht auf Kur. Und du sagst dem so, pass auf, du bist jetzt außer Kur, du bist jetzt mit allem fertig, du hast keinen Kontakt mehr zu der Perle, alles ist gut. Ja. Dein Leben hat jetzt hier eine neue Wohnung, dein Leben läuft jetzt. Und er fährt zu der Perle zurück und ist wieder mit ihr zusammen. Du kannst Menschen nicht vor sich selbst schützen. Nee, muss ich auch nicht, aber nee. Ich kann ja die Meinung dazu ganz klar äußern, dass ich sage, pass auf, du kannst für mich ganz einfach nicht mehr alle auf dem Christbaum haben, wenn du Entscheidungen triffst, die halt nur Menschen treffen, die nicht mal alle auf dem Christbaum haben. Wo haben wir stehen geblieben? Es ging um Anubis, der im Urlaub war. Ra, hast du gesagt. Ra. Also es gibt die Hypothese, dass die Ägypter in Australien besiedelt haben. Ja, aber das ist ja Quatsch. Das war ja andersrum. Die Engländer haben Ägypten besiedelt. Na, es ist, also die Erde ist ja ein Strafplanet. Wissen nur die wenigsten. Ne? Hast du meinen Film eigentlich gesehen? Unseren Film. Darf ich jetzt spoilern, wann ich ihn schon gesehen hatte? Ach so, ja, stimmt. Ich habe es vergessen. Also wenn es eins gibt, was ich komplett ohne Schnitt gesehen habe und komplett gehört habe ohne Schnitt, vor allem anderen, dann ist es wahrscheinlich das. Ja. Aber es kickt mich nicht. Weißt du, ich finde ja, Stoll erzählt Quatsch. Ach, gut, dass wir Experten drin haben. Aber jetzt kommt meine Frage. Wofür noch Experten? Und so, weißt du, ich denke mir einfach... Wir hatten einen Troll, der uns genau das per Mail gefragt hat. Ja, ich weiß nicht, aber mich würde jetzt wirklich... Wer war denn, wie ist denn der Troll? Arsch. Mit Vornamen, mir platzt gleich der. Das ist ziemlich kreativ. Aber ich frage mich, also ich weiß warum. Damit die Aussagen vernünftig eingeordnet werden können. So, das ist mir alles bewusst. So macht man das in Dokumentation. Na, ist ja auch alles gut. Aber für mich jetzt. Na, deswegen bin ich mit Hoaxilla auch nach 5 Minuten fertig. Hoaxilla? Ja, da bin ich ja nach 5 Minuten fertig. Hoaxilla. Hoaxilla. Das lustige Schwein aus dem, Hamburg. Hoaxilla. Hoax und Ham. Hamzilla. Deswegen bin ich auch deswegen nach 5 Minuten fertig damit. Weil gibt's halt nicht. Das weiß ich. Oh, das ist. Ich muss es nicht eingeordnet kriegen, weil ich weiß, dass es gibt. Ich weiß, es gibt Menschen, die müssen das eingeordnet kriegen. Die Frage ist natürlich nur, holt man damit die Menschen ab, die das eingeordnet haben müssen und bringt die auf eine Spur? Ich glaube, das ist halt die Frage. Ich habe nichts gehört. Eigentlich habe ich über diese inhaltliche Diskussion überhaupt keinen Bock. Sollten wir nicht mehr IS-Terroristen per Drohnenansätze töten? Nein, ich finde Drohnenansätze falsch. Ach, nee, ist nicht wirklich, oder? Nee, doch. Das ist mal ernsthaft, Rio. Nein, ich finde Drohnenansätze wirklich falsch. Weil, also erstmal heißt es nicht Drohne, es heißt automatisierte Tötungsmaschine. Das ist schon mal das Erste. Drohne hat so etwas Niedliches von der Biene Maya. Das heißt und automatisierte Tötungsmaschine. Ja, so, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was in den Unterlagen in Wirklichkeit steht. Ja, was ist automatisierte Tötungsmaschine, also automatata. Was ist denn dann eine Drohne, wenn nicht eine automatisierte ein selbstfliegendes Objekt. Mit Waffen nicht immer. Und mit dem schönen Namen. Reaper, finde ich, ist schon ein sehr schöner Name. Du, Reaper sagt nichts anderes als, habt euch lieb, ich gehe nur mal gucken. Don't fear the Reaper. Das singen dann alle auch, wenn die so angeflogen kommen. Wie geil, Alter, was, wie geil ich das fände. Stell dir mal vor, so... Don't fear the Reaper singen. Stell dir mal vor, so ein Camp da voller IS-Spackos, so, ne, sind da gerade dabei, irgendwie Esel zu ficken oder was die gerade so mittags machen. Keine Ahnung. Und dann hören die so, don't fear the Reaper. Und wie geil wäre das, mit Blue Oyster Cult in den Arsch gefickt zu werden. Ne? Das ist doch die Hauptangst jedes Islamisten. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die wahren Islamisten an der Wirklichkeit gerne auf Blue Oyster aus sind. Das ist, glaube ich, also Ingwer und Blue Oyster ist, glaube ich, so deren geheime Passion. Ich nenne es immer die Passion IS. Ja. Also hier haben wir es. Für alle Kids da draußen, die nicht wissen, worüber wir sprechen. Wir sind im Krieg, Rio. Und im Krieg sterben Menschen. Ne, aber Krieg ist das nicht. Was ist denn sonst? Das ist kein Krieg. Was ist denn sonst? Automatisierte Tötungsmaschinen ist kein Krieg. Krieg bezeichnet den Umstand. Hast du Terminator gesehen? Ja. So, und jetzt sagst du mir, automatisierte Tötungsmaschinen sind kein Krieg, Rio, du verstehst die Welt nicht. Nein, das ist... Krieg muss neu definiert werden. Ich glaube, wir Menschen... Von dir? Nein, nicht von mir. Von anderen Menschen. Aber wir Menschen haben immer Kriege geführt. Stets und ständig. So ist das. Mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Auch das. Atomkrieg ist schon so die Grenze dessen, was ich als Krieg empfinde. Ist noch nie geführt worden. Aber okay. Ja, aber Atomkrieg ist die Grenze dessen, was ich als Krieg empfinde. Mhm. Das ist auch schon sehr maschinisiert. Ja. Aber... Drohnen hat nichts mehr mit Krieg zu tun. Absolut. Nein. Nein, gar nicht. Krieg bedeutet Kombattanten gegen Kombattanten. Schon lange nicht mehr. Für mich, in meiner Definition des normalen, rationalen Standardkrieges ist das. Aber es gibt keinen Standardkrieg mehr. Das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen back to the war. Ne? Ich glaube, wir müssen, ja wirklich, wir müssen wirklich zu dem Kampf Mann gegen Mann. Von mir ist nur mit Messern. Aber das ist doch Blödsinn. Das funktioniert nur, solange du Kriegsparteien hast, die sich an Kriegsordnungen halten. Ja, aber die Hemmschwelle sinkt doch durch den Einsatz. Überhaupt nicht, nee, das ist Unsinn. Das ist wirklich Unsinn. Die Hemmschwelle nicht? Das ist völliger Unsinn. Wenn ich McDonald's Food essend in Rammstein sitze und eine Drohne steuere, sinkt meine Hemmschwelle nicht, den Knopf zu drücken? Die ist schon bewusst, wie Flächenbombardierungen sonst ausgeführt werden. Das ist was anderes. Nee, das ist nicht, das ist überhaupt nichts. Gar nicht. Das ist was für dich. Nein, überhaupt gar nicht. Da fliegst du drüber und klingst einfach aus. Ja, aber das ist was anderes. Was? Das ist was völlig anderes. Du tötest viel mehr Menschen aus Versehen, als bei jedem Drohneneinsatz. Das ist völlig anderes. Weil Flächenbombardements werden ja nicht eingesetzt, um ein ISIS-Camp zu treffen. Das ist nicht der Fall. Man macht keine Flächenbombardements. Ja, warum? Weil wir Drohnen haben. Nein, hätten wir keine Drohnen, würden wir auch keine Flächenbombardements machen. Doch, ISIS-Camp. Aber garantiert. Aber auf keinen Fall. Aber garantiert. Nein. Doch, guck doch mal, was in Vietnam passiert ist. Das ist was anderes. Aber das ist was völlig anderes. Natürlich, das war da nötig. Weil die hatten noch nichts anderes. Ja, die brauchten Agent Orange, das war nötig. Ja. Ja? Das ist auch völlig nachvollziehbar. Hiroshima, Nagasaki, alles nachvollziehbar. Ja. Völlig nachvollziehbar. Da sind noch Menschen, die mit dran hängen. Tun sie doch immer noch. Ich glaube, das ist ein Fall. Ich habe Leute kennengelernt, die Drohnen fliegen. Kampfdrohnen. Ja. Mit der Mission zu töten. Kann ich jetzt so im Detail nicht ausführen. Aber ich sage mal nicht nein. Also mit der Mission, Demokratie zu bringen. Mit einem Auftrag. Können wir uns darauf einigen? Ja. So, und diese Menschen haben in dem, was sie mir erzählt haben, wie sie so eine Drohne fliegen, weiß Gott nicht, dieses Bild, was linke Kreise gerne zeichnen, so, haha, das ist ein lustiges Computerspiel und wir machen das mal hier nebenbei. Das ist von Grund. Das ist so eine Frage, nee, das ist eine Frage dessen, wie du Soldaten ausbildest. Nein, das sind keine Soldaten. Natürlich sind das Soldaten. Nein, Soldaten haben Arsch in der Buchse, springen mit dem Fallschirm da ab. Über das ISIS-Camp. Das heißt, die gesamte Luftwaffe jedes Landes sind keine Soldaten? Die Luftwaffe beinhaltet auch Fallschirmjäger wahrscheinlich, die rausgeworfen werden müssen. Jetzt weiß ich tatsächlich formell nicht, wem die Fallschirme... Ist auch formell, Alter. Aber generell ist Luftwaffe ist damit wichtig. Beschäftigt, zu fliegen. Bombardieren ist wichtig. Das ist gar keine Frage. Ja. Bombardieren ist alles wichtig. Aber ein Krieg ist nicht durch einen Bombenkrieg aus der Luft gekennzeichnet. Ein Krieg Micha, was laberst du denn für einen Scheiß? Du, nur bombardieren ist kein Krieg. Damit gewinnst du keinen Krieg. Aber wenn, genau. Wenn die Alliierten Nazi-Deutschland nicht bombardiert hätten, ist auch für dich richtig, hätten sie Nazi-Deutschland nie eingenommen. Ich bin ja jeden Tag dankbar für Dresden. Das ist ja super. Das ist ja auch mein Geburtstag gewesen. 13.02. Ist aber nicht super. So, wie auch immer. Ja. Ich sag thank you, Bomber Harris und so. Das ist ja alles gut. Hätten die damals Drohnen gehabt, hätten die den Krieg auch nicht gewonnen. Doch. Hey, wieso denn auch nicht? A, haben sie ihn gewonnen? Nein, haben sie halt nicht. Wir wissen immer noch, nein, wir haben den Krieg nicht gewonnen. Das Deutsche Reich existiert weiter fort. Das ist eine Sekunde in einer ernsthaften Diskussion. Ach so, ja, aber dabei darf ich solche Sachen sagen, weil haben auch nicht gewonnen. Das ist immer toll zum Trollen. Ja, aber, nein. Weißt du, ich glaube, wir meinen wieder das Gleiche. Ja, ja, nur du drückst es falsch aus. Nee, ich will nur ein anderes Wort für Krieg. Ja, nenne es Krog. Krog. Na, mir ist das Wort egal, aber für mich hat das mit Krieg nichts mehr zu tun. Schon. Eine Drohne und ein Drogenpilot handeln nicht nach der Haager Landkriegsordnung wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht nach. Aber es gilt doch immer asymmetrischen Kriegen nicht. Terrorismus ist auch kein Krieg. Das ist eine spannende Frage. Terrorismus ist kein Krieg. Wenn du von asymmetrischer Kriegsführung sprichst, die einen haben Drohnen, die anderen haben Terror. Naja, aber was war denn dann beispielsweise das, was Castro in Kuba gemacht hat? Ja, war scheiße. War scheiße. Okay, ist richtig, aber war das Krieg? Ist Guerilla Warfare Krieg? Nein. Ist auch völlig irrelevant, tatsächlich. Ist doch gar nicht wahr. Doch, Guerillakrieg ist irrelevant. Doch. Gewagte Aussage. Ich finde auch Terrorismus total irrelevant, tatsächlich. Wirklich. Unter welchem Aspekt? Unter jedem. Ach, das ist ja Unsinn. Nein, das ist so. Terrorismus hat sich nie durchgesetzt. Nie. Wir haben, wenn sich das durchgesetzt hätte, hätten wir eine Welt des Terror und der Willkür. Ist ja nicht ein Terror setzt sich immer durch. Ja, aber Terror hat sich noch nie durchgesetzt. Guerillakrieg setzt sich auch nicht durch. Südafrika? Die hat sich in der Terror durchgesetzt. Ja, haben wir da immer noch Apartheid? Ja, aber das hat mit Terror noch nichts zu tun. Sondern? Was hat denn der ANC gemacht? Also ich finde, Apartheid und Terror in einem Wort zu benutzen, ist schon ziemlich fragwürdig. Was hat denn der ANC gemacht, Nelson Mandela? Das hat mit Terror doch nichts zu tun. War Gandhi Terrorist? Nee, Gandhi jetzt mal nicht. Ja? Ja, der hat ja keine Waffen in die Hand genommen. Das heißt, du musst für Terror erst Waffen in die Hand nehmen? Ja, natürlich. Wenn Terror beinhaltet das Verbreiten von Schrecken. Was mit Psychoterror? Kannst du den ohne Waffen generieren? Ja. Heutzutage ja, okay, kann ich mir vorstellen. Aber früher nicht. Na sicher, natürlich. Nee. Ja klar. Nee. Aber selbstverständlich. Nee. Ich glaube, dass tatsächlich der Psychoterror die schlimmste Art des Terrorismus ist. Ich glaube, dass mit Waffen und so, das finde ich halt tatsächlich eher Kindergarten. Ja, dann mach ich mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Meinst du nicht, dass alles das, was die Rechten tun in Deutschland, nichts anderes als Psychoterror ist? Wir reden jetzt mal nicht von abgefackelten Asylantenheimen, wo lustigerweise keiner drin lebt. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo der Psychoterror so ist, wir zünden was an, wo keiner drin ist, und so viel Angst und Schrecken. Das ist ja Waffen. Ja, okay, das sehen wir noch als Waffen. Aber das, was daraus resultiert, ist doch nackter Psychoterror. Ja, das ist ja das Ziel des Terroristen. Aber dafür setze ich ja Waffen ein. Ein Terrorist setzt ja nicht Waffen ein, weil er glaubt, dass er ein Land gewinnt. Sondern weil er glaubt, dass er mit seinen Waffen die Leute so erschreckt, dass etwas passiert. Kann die IS ohne Bombensprenggürtel überleben? Die IS ist keine Terrororganisation. Sondern? Das sind regulär kämpfende Verbände teilweise. Die sich jetzt gerade in der Türkei eine Luft gesprengt haben und jetzt noch einen anderen Namen haben. Ist ja Bullshit. Aber wenn du, also, nein, du, im IS sind ja verschiedene Gruppierungen aufgegangen. Du hast ehemalige irakische Soldaten, du hast syrische Verbände. Ja, ist schon klar. So, ja, aber das heißt, du hast sowohl Al-Qaida-Einheiten, ja, natürlich. Also du hast sowohl regulär kämpfende Armeeeinheiten, nur so kannst du Land gewinnen, die Terror über maximale Brutalität verbreiten. Aber nur einmal im Regelfall. Das reicht. Ja, das ist so das, was... Das weiß ich nicht. Also das ist das, was wir hier im Westen... Naja, einmal 11. September, einmal Zwillingstunnel gesprengt und weiterhin... Das war ja gar nicht hier. Ist ja egal, das war die Al-Qaida. Das ist auch scheiße. Pet? Nein, danke, ich trinke ein Bier. Das war... Nein, ich möchte gerade kein Pet. Ich bin an Fahrt. Danke fürs Pets, ich leg's mir hin. Überleg dir mal, der Anschlag 11. September, die Traumatisierung dahinter, auch wenn es Al-Qaida war, ist ja scheißegal, ist alles die gleiche Suppe. Ist ja scheißegal, das sind verwirrte Menschenhasser, die einer Religion angehören. Ob die verwirrt sind? Ja, sie sind die verwirrt, die glauben daran, dass da ein allmächtiger Mensch ist, der ein Buch vom Himmel runtergeschmissen hat und die glauben den Scheiß. Natürlich sind die verwirrt. Ich glaube nicht, dass, also wenn ich Interviews höre mit Leuten, die jetzt im IS kämpfen, dann trifft das, was du sagst, für diese, ich sag mal, Turi-Dschihadisten, da trifft das zu. Turi-Dschihadisten? Ja, was ich nicht meine, ne? Also ja, so, ne? Ja. So. So Pierre Vogel und so. Ja, genau. Ja. So, für die, ne, etwas geistig Schwachen und so. Ja, denen. Natürlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn du jetzt als gesamte Brigade von den ehemaligen irakischen Streitkräften übergewechselt bist zum IS, ich glaube nicht, dass für diese Leute der Islam mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Dann haben die nur Bock auf Krieg. Ja. Genau das. Und dann geht es aber um Rache. Ja. Ja. Ja. Aber doch nicht um Religion. Du glaubst doch nicht, dass die Einheiten von Hussein. Hussein war unterm Strich Atheist. Ging es jemals um Religion dabei wirklich? Das ist eine gute Frage. Also abseits der Kreuzfahrer, abseits der Templer, Stoll und so. Abseits dessen. Ging es jemals wirklich? nsl.de/film Ging es jemals um Religion? Das glaube ich nicht. Ich glaube, bei der Inquisition und bei den Katharer-Kriegen, da glaube ich schon, dass es der Kirche ja, um ihre Machtstellung aufgrund ihrer Religion geht. Es geht um Macht. Aber es geht nicht um Religion. Ich glaube, dass es Einzeltätern um Religion geht. Das glaube ich schon. Also Leute wie der Typ, der Gandhi erschossen hat oder erstochen, weiß gar nicht, ob der erschossen oder erstochen war. Whatever. Der Rabbin erschossen hat. Mhm. Ich glaube, das sind Leute, denen geht es um Religion. Mhm. Ging es Breivik um Religion? Nein. Siehst du? Oh, der hat ein Manifest geschrieben. Ja, gut. Ja. Hat Marx auch. Und ja, siehst du. Ging es denen um Religion? Marx auch, ja. Ja, aber Religion als Instrument der Macht. Ja, als quasi Religion halt wieder. Ne? Also die Frage ist ja, geht es um wirklich Religion oder geht es um quasi religiöses Verhalten und Führerkult? Das ist ja die spannende Frage dabei. Und im Endeffekt kannst du das alles kaprizieren auf, es geht um Macht. Und immer Macht eines Einzelnen oder einer Gruppe, die sich zum Schluss wieder zerfleischt und dann einer überbleibt. Oder zwei. Oder drei. Wie im Dritten Reich. So sind Menschen. Deswegen finde ich auch Drohnen falsch. Ich ja nicht. Na, ich ja schon. Also ich finde das wirklich falsch. Das ist kein sauberer Krieg. Es gibt keine sauberen Kriege. Natürlich gab es nicht. Es gibt saubere Kriege. Die Wehrmacht kämpfte anständig. Ja, das ist... Scheiße, wie heißt denn nochmal der Spruch? Meine Ehre heißt ja immer noch... Das ist nicht verboten. Doch sicher, natürlich ist meine Quatsch. Ehre heißt Treue ja selbst. Nein, garantiert nicht. Aber natürlich. Nein, was denn? Natürlich. Als was ist das verboten? Das ist hier genauso wie das hier die Odal-Rune, Viking-Jugend, bla bla bla. Das ist alles, das gehört alles mit zum Paragraph 86a. Verwendung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Und okay. Also meine Ehre heißt Treue darf man nicht sagen, deswegen sage ich das ja auch nie. Ja. Und ich glaube sogar, dass die Wehrmacht kämpfte anständig, darf man auch nicht sagen. Da gab es, glaube ich, ja, nach der Wehrmachtsausstellung gab es, glaube ich, auch ein Urteil, wo jemand halt das genau sagte, dass die Wehrmacht anständig kämpfte. Natürlich kann kein Soldat kann anständig kämpfen. Wenn er überleben will, kann er das nicht. Der Anstand ist dadurch schon unterbrochen, dass er jemanden tötet. Also von daher ist das, der Akt des Tötens ist schon unanständig. Ja. Also ist das schon komplett banal. Also ist jetzt schwierig, ne? Ja, sicher ist das schwierig. Ob der Akt des Tötens immer unanständig ist, er sollte immer grundsätzlich unanständig bleiben. Es gibt nichts, was den Akt des Tötens rechtfertigt. Das sehe ich anders. Aus humanistischer Sicht? Wie gesagt, das sehe ich anders. Nee. Doch, wir können das jetzt stundenlang machen. Ich sehe es halt. Ich meine wirklich rechtfertigt. Ne? Ich meine nicht für dich rechtfertigt, sondern als. Objektives Ding. Als goldene Regel. Ja, und ich finde doch. Als Handeln nach der Maxime, von der du willst, dass sie geltend recht ist. Da bist du für die Todesstrafe. Und nächste Woche erfahrt ihr im Interview, der Rio interviewt den Bato zu seinen Leichen im Keller. Ich bin nicht für eine staatliche Todesstrafe. Du bist für Lynchjustiz. Du bist für Willkür. Die Frage ist ja tatsächlich, welche Aufgaben geben wir an den Staat und welche sind verhandelbar und wieso? Wenn du jetzt wieder hier mit diesem Keltischen kommst, vor der Tür sitzen und wenn er reingelassen wird, dann überlebt er und solche Sachen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja? Ja. Aber ich würde doch, also Butterweihe Fische, ich würde doch den Mörder meines Kindes, der mein Kind auf dem Spielplatz entführt hat und umgebracht hat, den würde ich nicht vor der Tür sitzen lassen, den würde ich mit reinnehmen. Ja? So, deswegen ist das, also das ist ja völlig Banane. Jemand, der bei mir eingebrochen ist, der braucht bei mir nicht vor der Tür sitzen. Ich sage einfach, piss dich und fertig. Ja? Also es gibt halt Delikte, Eigentumsdelikte sind mir tatsächlich fast Arschlecken, weil Eigentum eh Diebstahl ist und man kann mich nicht daran berauben, an meinem Diebstahl. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja Blödsinn, genau. Nee, Eigentum, was du sagst, Blödsinn. Ist Blödsinn. Nein, Eigentum ist ja Blödsinn. Nee, Eigentum ist die Grundlage des Miteinanders. Nee, eben ja nicht. Doch. Eben weil Eigentum die Grundlage des Miteinanders ist, gibt es auch Kriege. Ohne Eigentum zerbricht jedes Miteinander zwangsläufig. Nee, nein, im Gegenteil. Nein. Mit Eigentum. Quatsch, das ist völliger Unsinn. Führen wir Kriege. Nee. Das Öl gehört allen. Die Saurier starben für uns alle. Ich glaube, den Sauriern war das so scheißegal, warum sie gestorben sind. Das glaube ich nicht. Die saßen da und sagten sich so, hey, hier später mal, wenn der Rio und der Bato podcasten, hoffentlich erinnert sich einer an unser heroisches Opfer. Na, fahren Veganer eigentlich Auto? Ja, aber nur solche, die nicht aus Fleisch sind. Naja, aber das, was sie da verstehe, was du meinst, ich verstehe das. Das ist natürlich, das ist auch tierisch, ne? Ja, aber... Da wird es wieder Bigott. Bigotterie mag ich gar nicht. Aber dann magst du ja gut, du magst auch Menschen nicht, ne? Nee, ich mag Menschen schon, aber ich mag Bigotterie nicht. Wenn einer kommt und sagt, ich bin voll der Veganer und der hat Lederschuhe an, dann lache ich ja schon. Wenn er dann auch Auto fährt, dann kann ich ihn gar nicht mehr ernst nehmen. Wenn das ist aber unter Veganern tatsächlich eine Debatte, ne? Mit dem Autofahren. Nee, ist wirklich eine Debatte. Ist es nicht eine Debatte unter Veganern? Das Problem ist, du kannst halt auf Ölprodukte nicht verzichten. Die einen anderen klatschen. Hey, wieso ihr? Ich bin kein Veganer. Na die, nicht so. Ihr, die. Wo haben die einen anderen Waffel, ey? Das Problem ist, du kannst halt Öl nicht ausweichen. Ne, in Plastik auch schon mal nicht, aber... Du kannst Öl nie ausweichen. Na gut, bald haben wir keins mehr. 50 Jahre noch. Öl wächst immer nach, auch in Magma. Sagt der Stoll. Na, nicht so Stoll, da gab es doch auch, ja, ich habe es kürzlich sogar noch auf NTV gesehen, so einen ganz Wahnsinnigen, der auch meint, Ölfelder wachsen nach in der Arktis oder was. Ja, wo sonst? In der Antarktis. Nee, ich glaube in der Arktis war es tatsächlich. Unterm Eis, unterm ewigen Eis wächst das Öl nach. Solidarität mit Israel. Meine, was damit ist? Ja. Können gerne hier zum Besuch kommen, zu Holocaust-Denkmalen, ansonsten große Mauer um Israel, ne? Haben wir ja. Siehst du, läuft. Und nothing else matters. Das ist bei Israel ist das halt so. Das ist, also ich sag mal, Israel ist echt whatever. Ich glaube, dass wir den Nahostkonflikt heute hier nicht gelöst bekommen. Das ist. Ich möchte jetzt nicht wieder auf Drohnen zu sprechen kommen. Du löst doch nicht den Nahostkonflikt durch Drohnen. Drohnen hängt von der Anzahl der Drohnen ab, mein Lieber. Ja, aber dann können wir eine Atomrakete werfen. Das wäre ein Verbrechen. Drohnen sind auch Verbrechen. Natürlich, das sind Drohnen ein Verbrechen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit im Vergleich. Ich glaube, das ist genau das Gleiche. Ich bin heute geblitzt worden. Du bist heute geblitzt. Mal ganz kurz was Relevantes. Ja, du bist heute geblitzt worden. Ich fahre hier über die Straße, wenn du von der Bahn kommst. Von McDonald's. Genau. Und da haben sie jetzt so einen festen Blitzer aufgebaut. Achso, der ist ja schon ewig da an der. Ja, einen Monat oder was? Nee, länger. Doch. Nein, da bin ich mit der Lara kürzlich noch lang gefahren und dann ist schon. Was ist denn die Lara? Ach, die? Nein, damals noch nicht. Ja, sehr. Nein. Ich war doch da. Rio, nein, ich weiß es doch. Ich habe es mir heute auch nochmal von meiner Mitarbeiterin bestätigen lassen. Der ist seit einem Monat da. Nein, der kann. Doch. An der Ampel da. Ja. Der ist bei der Fahrschule gegenüber. Wo die Bäckerei früher war auf der Ecke. Ich bin auf der falschen Straße. Ich meine die Hauptstraße hier, ne? Ja. Da ist eine Ampel, Kreuzung. Ja. Da ist ein, ja, das ist noch eine direkte Bushaltestelle. Das ist schon länger als. Nein. Ach, ja. Rio. Sehr. Rio Rick, nein. Da war ich dann mit der Lara saufen am Wissenschaftspark oder wie das Ding da ist. Weiß nicht, hat hier gearbeitet zu der Zeit? Nee. Achso, das weiß ich dann nicht. Weiß ja nicht, was ihr so treibt und wann. Ist mir keine Rechenschaft schuldig hier. Wir haben einen Podcast aufgenommen, aber sie will ja nicht veröffentlichen, weil ich die ganze Zeit über 18 Leitstuten spreche und über meine Vorliebe zu jungen Mädchen. Da beschlägt mir direkt die Nase. So, besser. Diese Blitze ist auf jeden Fall neu. Und drei Wochen ist das her. Vor 3 Wochen stand er schon. Ja, und wenn ich sage, der steht seit einem Monat, da sagst du, nein, ja, das ist länger. Wie lang ist denn bei dir ein Monat? Hä? 6 Wochen. 6 Wochen, ja, okay. Dann können wir das so. Ja, das reicht. Ja. Auf jeden Fall mehr als 3. So, ja. Und da fahre ich heute schön mit 50, wie ich ja schon mal fahre, ja. Rüber. Und ich bin tief überzeugt, dass es gelb war. 50. Hä? Ach, der blitzt auf rot. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Ich bin bei gelb rüber. Fupp. Und ich überlege, ob ich Einspruch einlege. Und dann habe ich das hier im Büro erzählt. Da erzählt eine Praktikantin, die momentan hier ist, ja, mit mir bist du ja auch schon 2-mal über Rot gefahren. Bist du ja auch schon mit mir 2-mal über Rot gefahren. Ja, ne, stimmt. Du bist mit mir auch schon mit Sicherheit 3-4 Mal. Das war ein Scheiß, fahr doch nicht über Alter, Rot. Du bist schon 1000 Mal über Rot gefahren. Garantiert, ich kann mich daran erinnern, als wir in Münster waren. Wirklich ernsthaft jetzt. Nee, wirklich, ich fahre nicht über Rot. Alter! Okay, wann ist denn Rot bei dir? Rot ist, wenn die Vorderräder die Straße überqueren, wenn ich als Fahrer Rot sehe. Wenn ich als Beifahrer Rot sehe, wann ist das dann? Ja, wenn du hinten sitzt, kann das schon mal passieren. Nein, ich saß nicht hinten, ich saß vorne. Ja, dann musst du Fehlwahrnehmungen haben, so wie meine Praktikantin auch. Ja, vermutlich haben wir. Merkst du, dass wenn alle anderen Fehlwahrnehmungen haben, dass es manchmal an einem selbst liegen kann? Ja, oder dass sich alle verschworen haben. Oder sich alle... Nee, also du bist mit mir in Münster tatsächlich einmal über Kirschrot. Nein. Doch, Kirschrot. Also es war schon gelb und die ist gerade umgesprungen. Und ich habe zu dir sowas gesagt wie, Alter! Und du hast gesagt, läuft. Das Schlimme ist, diese Läuft-Geschichte hat Saskia mir heute auch erzählt. Hätte ich auch gesagt, sie sagte, ist kirschgrün, hätte sie gesagt. Ich habe gesagt, läuft. Merkst du? Und Saskia und ich, wir sind so. Ja, eben. So, ich habe euch erwischt. Das wäre mein Traum, erwischt zu werden mit Saskia. I ride a comet. Hast du ein Foto von ihr? Guck bei Facebook. Gib mir Foto Saskia halt und such mir die hübscheste Suri mehr raus und sag, oh, Bart, so ein tolles Ding, ey, aber hast du richtig Händchen für. Ich stelle meine Mitarbeiterin nicht nach Aussehen ein. Auch, aber nicht nur. Mit der Lara hast du es gemacht. Das war schon. Du hast mir die ja schon angepriesen. Du hast. Das ist Porio, komm vorbei, ich habe eine neue Praktikantin. Ja, jetzt, wenn du das sagst, das habe ich gesagt. Das war so. Die haben gesagt, boah, aber ich kann gar nicht, ich bin hier noch unterwegs. So, boah, immer hier. Und dann hast du mir ein Foto geschickt und ich dachte, boah, Alter. Ist das ein Backstreet Boys T-Shirt? Und du hast geschrieben, nein, das ist NSYNC, ist ein Bootleg. Jetzt haben wir ihn schon 3-mal im Podcast gehabt, diesen Insider. Ich fragte, als wir damals mit Lara hier saßen, ist das ein Backstreet Boys T-Shirt? Und sie sagte, nein, das NSYNC ist ein Bootleg. Letztes Mal, als wir saufen waren, hat sie das gleiche nochmal erzählt und jetzt habe ich es nochmal erzählt. Das heißt, 3-mal. Oh, jetzt könnt ihr heiraten. Ihr müsst jetzt heiraten. Ich glaube, in Rumänien ist das, wenn man dreimal den gleichen Witz erzählt hat, muss man heiraten. Nee. Könnten wir nicht, weil wir haben es während des Podcasts geschrieben, warum wir nicht heiraten können. Ja, versendet das Scheißding doch. Sag ihr das, nicht mir. Ich bin versendet das Scheißding doch, Lara. Du hast doch eh diesen Podcast. Danke. An unsere 3 Hörer. Nee, wir haben mindestens... 4. Nee, mehr. 6. Mehr. 6. Nee, es sind auch mehr, die eigentlich wollen, dass wir noch ein neues Format zusammen machen. Es war einer, der gesagt hat, wir sollen... Das stimmt nicht. 2. Ich glaube, es waren mindestens 3. Ja, 3 echte Fans. Ich kann mich jetzt an keine Namen, aber 3 echte Fans. Die wollen das. Ich mache schon einen Psychotalk. Ja, aber ihr macht das ja falsch. Bitte, Reiserio, erklär uns, wie man einen besseren Psychologen-Podcast machen könnte. Ihr macht das schon richtig. Aber ihr seid halt drei Psychologen. Und das macht es schon. Also ich, eigentlich unhörbar für einen Psychotalk. Nein, also ich kann euch so eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde zuhören, aber danach rollen sich mir die Fußnägel hoch, weil ich die ganze Zeit da sitze und sage, ja, weiß ich, ja, verstehe ich. Hatten wir schon mal nicht. Ja, ist klar. So, das ist halt das Problem. Und das macht mich tatsächlich wuschig. Und ich gehe ja nicht im Chat, ich bin ja Chatophob. Oh. Ja. Chatophob. Ich bin Chatophob. Das heißt, du hast Chat-Hass. Ich habe Cheddars und Chester. Ist das nicht ein Käse? Ja, naja, Käse ist auch zu viel gesagt, aber es ist etwas, was aussieht wie Käse. Kennst du nicht diese viereckigen Blöcke mit einzelnen Scheiben? Ja. Das hat mit Käse nichts zu tun. Das sind Käsescheiben. Das hat nichts mit Nein, das ist hier 100% Beta-Carotin und Analogkäse. Käse. Du kannst Analogkäse nicht sagen, ohne Käse zu sagen. Und du kannst Analogkäse nicht sagen, ohne Anal zu sagen. Wenn du bei Aral Analogkäse kaufst, ist es Aralogkäse. Ich hatte mal eine Freundin, die hat auf der Karte. Die hat auf Aral gestanden. Nee, die hat auf der. Nein. Sie wohnte auf der Kanalstraße in Bochum und jedes Mal, wenn sie irgendwo war und gefragt wurde, ja, wo wohnen Sie denn, sagte sie, Kanalstraße, bitte nie das K vergessen. Das hat sie wirklich immer gesagt und alle haben immer sehr komisch geguckt. Aber die hat alles gemacht, ohne Scheiß, die hat alles gemacht, Alter, alles. Die hat alles gemacht, wirklich, alles. Das war der echte Dreilochstute, Alter. Aber so weit von, ne? Also Dirty Sanchez musste bei ihr noch neu definiert werden. Ja? Ich finde, vielleicht soll ich einen Podcast über Ex-Akten machen. Die Ex-Akten hat Potenzial, wird aber dir von der Feminazi-Schiene innerhalb von Sekunden verrissen. Ich habe auch über Kerle Ex-Akten zu erzählen. Ich war ja auch lange mit Typen zusammen. Ist mehr zu trashig. Pussy. Was ist denn mit Sepultura? Gehen wir da hin? Heute Abend nicht mehr. Nein. 23. Was? Sepultura. 23. was? Ach, nö. Nee. Turok Open Air. Umsonst und draußen. Ja. Sepultura spielt. Kann ich nicht, aus irgendeinem Grund. Warum kann ich denn mal Turok nicht sein? Ach, weil ich auf Nordzeit bin. Gehst lieber auf Hochzeit statt zum Turok Open Air. Ich hoffe, da auf heiraten. Wirklich, wirklich. Gute Freunde. Ich hoffe, das ist richtig viel freiwillig. Das gibt's auf dem Turok Open Air auch. Sepultura spielt schon mal nicht auf der Hochzeit, bei denen sind nämlich auch im Turok. Ja, Slayer? Spielen nicht. So, die sind nicht auf der Hochzeit. Spielen auch nicht auf der Hochzeit. Die gewisse Wahrheit spielt auch. Bandbreite auch. Hast du meinen Tweet gesehen hier? Bandbreite nee. Gibt es ja bei Spotify. Und ich habe Spotify.de mal so gemenschen und gefragt, warum die Nazis bei sich einfach so in der Playlist waren. Ich äußere mich nicht zur Bandbreite. Ich weiß momentan nicht, was von denen. Ach, du darfst das nicht? Oder kann ich das nur sagen, was sind da. Also, ich distanziere mich von allem, was jetzt kommt. Das ist kein Problem. Das sind Antisemiten, definitiv. Es sind Medizinleugner, wenn es sowas gibt. Es sind AIDS-Leugner. Ja. Das sind Nazis, die wissen es noch nicht. Aber denen glaube ich wirklich, dass die das nicht wissen. Und da kann der noch so sehr im Ruhrgebiet-Slang rappen und den netten Jungen machen, aber im Truth Camp, ja, wo die dann aufgetreten sind. Das ist Irrsinn. Ich distanziere mich weiterhin. Das sind dann Nazis. Sebastian Mateschek distanziert sich. Hast du diesen Drachen gesehen, den ich da vorne stehen habe? Er sieht scheiße aus. Deine Mutter sieht scheiße aus. Sollen wir sie wieder anrufen? Nein. Okay. Ich distanziere mich von dieser Aussage, Frau Kuhn. Ich distanziere mich. Mein Gott, das ist ein Podcast heute. Ich mag meinen Drachen. Ich lasse immer, wenn du ihn so runter, dass er immer noch rausgucken kann. Und das Geile ist, ich muss mal beobachten, dass Leute echt vorbeigehen, reingucken wollen, diesen Drachensee zurückschrecken. Weil da ist ja ein Drache. Ja, wahrscheinlich ist dein Institut hier auch auf Karten verzeichnet mit Here are Dragons. Ja, vermutlich wird das so sein. Ja, dass, ja natürlich vor Drachen. Wenn in vielen tausend Jahren... Es gibt den Gaunerzink, der hat so einen Drache gemacht. Das heißt, Vorsicht, da ist ein Drache. Ja, aber du hast da oben ja deinen Dr. Stoll-Gedenkhut. Ist das der originale Stollhut? Also nicht von Stoll selbst. Nicht wirklich, nicht. Aber mir geschenkt... Weil es genau das Stollmodell ist. Ja, ich weiß. Geschenkt bekommen, ja. Verwaltest du den Nachlass von Axel Stoll? Im Keller, ja. Und auch nur halbtags. Ja, aber ist auch ein kleines Kellereckchen, oder? Ich habe jetzt auch eine kleine Energiegruppe. Eine kleine Energiegruppe. Die kleine freie Energiegruppe Bartoschek. Jeden Freitag Spitteleck. Berlin. Braunsgas bitte selbst mitbringen. Das ist schon. Ey, sollen wir mal eine Annonce schalten? Lass das machen, Rio. Das können wir machen, aber dann kommen die Wahnsinnigen, ist der klar. Ne? Ja. Ja, aber da muss dann ich auch, aber dann scheiße, dann müssen wir beide so einen Aluhut auf. Pass auf, du setzt den Aluhut auf, ich den Doktorhut. Und dann komme ich da rein. Pass auf. Oh ja, ich habe eine Idee. Mein Name ist Bartoschek, Dr. Bartoschek, bin Doktor der Geisteswissenschaften. Für mich gibt es nur drei Geisteswissenschaften: Psychologie, Philosophie und Mathematik. Da musst du reinrufen: Gender Studies? Ja, mach mal. Gender Studies? Ist Philosophie. Verstehst du, so läuft das denn. Wir können das gerne machen. So, und dann, die Annonce muss lauten, sympathische junge freie Energiegruppe mit promoviertem Geisteswissenschaftler sucht Anschluss zu noch nicht organisierten Reichsbürgern. Machen wir das dann im Unperfekthaus? Ja, Codewort Tesla. Also der Erste, der zu mir kommt und sagt, Codewort Tesla, den ziehe ich sofort einen Horn. Der kriegt sofort eine Schelle, weißt Lass du? Ja, wir können das mal. Wir können das mal im Unperfekt ausmachen. Ja? Das ist alles super. Und wenn wir dann wirklich da die Halle voll haben. Die Halle voll. Die Halle voll haben, ja. Dann weiß ich nicht. Dann zweifle ich ja, dann ist das ja, dann ist das ja. Aber habe ich das gut gemacht mit dem Hut? Das hast du, also tatsächlich, ich würde dir in der nach oben offenen Richterskala eine 10 geben. In der nach oben offenen Romanowski-Skala. Also. Du darfst unser Mario sein. Das ist super, wenn wir vorher die Zähne ausschlagen oder was soll ich tun? Ja, den kannst du auch Peter Schmidt geben. Ey! Wurde gerade fett genannt. Prost. Nein, ich verliere bei jedes am Nazi aus Oranienburg, dieser Werner, was weiß ich, vielleicht nicht Altnickel, der ist auch ein Nazi, aber nicht aus Oranienburg. Nein, der sagt, ach, wie heißt denn dieser Scheiß-Freak? Nein, du. Ja, der ist auch ein Nazi, aber nein. Elsässer. Anders. Das ist kein Nazi. Das ist ein, also manche behaupten, es sei ein glühender, mir fällt das Wort nicht ein. Na, Mit A. Antizenit? So ähnlich. So ähnlich. Aber Zeniten waren ja verschiedene Volksgruppen. Ja. Die Plejaden, die Saturner. Nukleoiden. So, Nukliden. Also, machen wir eine freie Energiegruppe. Aber wir müssen echt reinschreiben, bitte Braunsgas selbst mitbringen. Ja. Alter, welche? Da kommen welche. Allein schon, ja, sicher, alleine wegen freier Energie. Da kommt, oh, ich kann dir genau sagen, wie das läuft. Freie Energie für alle? Da kommen welche. Pass auf, das ist ein offizielles Dokument der Stadtverwaltung Essen. Ja, ich stelle es auf den Boden wieder. Genau, da ist nämlich das offizielle Dokument vom Bundesgerichtshof. Nein, das ist nicht offiziell. Das ist nicht offiziell. Das ist allein schon wegen dem Adler. Hier. Ich kann dir mal sagen, was da für Leute kommen. Da kommen Leute mit ihrer Stromabrechnung, wo die irgendwie schon 6 Abschläge Schulden haben und sagen, boah, hier, ey, freie Energie, ne, hier. Wirklich, genau so läuft das. Und das dann, ist ja tragisch. Das ist sehr tragisch. Und dann bieten wir, du vielleicht nicht, weil du könntest dich damit strafbar machen, aber ich biete dann halt freie Energierechtsberatung an. Freie Energierechtsberatung. Jeder von uns, der Rechtsberatung anbietet und kein Jurist ist, macht sich strafbar. Ja, aber ich schreibe ja Rechtsberatung anders. Ich schreibe rechts ja groß in Fraktal und dann dahinter Beratung mit Fraktal, nicht nur Fraktur, sondern Fraktal. Fraktal mit Doppel-H. Also es ist, ja, so wie so ein gutes Black-Metal-Logo. So schreibe ich. Wenn du den Eindruck erweckst, ein Rechtsberater zu sein, dass das schon Amtsanmaßung ist. Das würde ich ja nicht. Ich würde ja die ganze Zeit auch sagen, ich berate sie jetzt nicht rechtlich, aber rechtlich, wenn ich sie beraten würde. Okay. Ja? Also ich weiß halt, wie die Nazis das machen. Ach, jetzt fällt mir ein Antisemit, Elsässer. Sonnenbank, Flavor. Darf man das sagen? Muss ich mich auch davon distanzieren? Ich weiß gerade die Rechtslage nicht. Wenn ich mich distanzieren muss, dann distanziere ich mich. Ansonsten nicht. Ja, Elsässer ist schon ein glühender Antisemit, ne? Elsässer ist ein ganz großer Pisser. Das ist mit Abstand das der größte, ja. Ich glaube, man kann nicht viel Wahreres über ihn sagen. Ja, ich denke, er ist halt wirklich die unappetitlichste Körperöffnung seit, da fallen mir echt die viele ein, ey. Und so stolz darauf. Seit Lanka vielleicht auch. Ja. Wird ja wieder aufgerollt, der Prozess. Ja, naja. Ja. Lanka, es kam jetzt. Lanka geht jetzt in die zweite Runde. Wie nennt man das denn? Nicht hier. Berufung oder Berufung. Revision, Berufung. Geht jetzt in die Berufung. Ja, ist jetzt geht die zweite Runde los. Muss ich bei Berufung einen Grund angeben? Das bei Revision sind es Formfehler, ne? Kannst du mir mal eine Nicht-Rechtsberatung eben mal kurz machen? Kann ich tun. Also es ist so, wenn ich dich rechtlich beraten würde, würde ich dir jetzt sagen, aber da ich dich nicht rechtlich berate, sage ich dir, Revision sind Formfehler, Verfahrensfehler. Berufung ist eine inhaltliche Prüfung der Sachlage. Und es ist ja unbestritten, den Masernvirus gibt es nicht. Hat es nie gegeben. Was uns krank macht, ist das Impfen. Impfen ist Krieg. Drohnenkrieg. Impfen ist Drohnenkrieg durch Wollen. Ab und zu denke ich mir, Rio, diese Podcasts in den falschen Händen, ne, sind eine Wissensvernichtungswaffe. Überleg mal bitte, das fällt in die Hände von, ich spinne jetzt mal rum, Xavier Naidoo. Und er hört irgendwie nur die falschen 5 Minuten. Ja. Weißt du, wie viele Alben der daraus macht? Meinst die du? Alle nichts mit Antisemitismus zu tun haben. Und auch nicht mit Reichsbürgern. Nein, weder noch. Ja. Also ich glaube, bei Xavier Naidoo glaube ich auch so einfach. Ich glaube einfach wirklich, jetzt ohne Scheiß, ich glaube, der ist doof. Ja. Und der ist einfach nur doof. Ja. Aber so richtig. Ja, so. Ja, also das ist spannend. Pole. Bei Naidoo glaube ich das tatsächlich auch. Ich würde jetzt den Begriff dumm bevorzugen, weil ich den irgendwie schöner finde, aber wir meinen dasselbe. Ja, von meiner zu Intelligenz gemindert, schon auf einem leicht pathologischen Weg. Nee, eher so. Oh. Ja, genau. Ach, guck mal da. Dieser Hund. Hat der nicht gerade da ein Geräusch gemacht, das Allah oder Jahwe heißen könnte? Könnte mal sein. Ich guck mal in Forumgruppe. Da gibt es eine Meinung, ne? Die sagen, ist Gott und stand schon in der Bibel. Ja, in der Bibel stand ja eigentlich alles, so Autos, alles, Post. Alles. Genau, alles mit Doppel-S. Ich glaube, der ist halt aber anders. Ich halte ihn für doch richtig dumm. Ich halte, ne? Mein Problem ist, ich halte... So Herz am rechten Fleck und dumm. Ich glaube, ich halte 90%, vielleicht sogar mehr, der Gläubigen generell für dumm. Nee, das tue ich nicht. Ja, das ist ja mein Problem. Also ich finde, es gehört schon Dummheit dazu, den Scheiß zu glauben. Ja. Ist jetzt Gläubige auch im religiösen Sinne? Ich meine, Gläubige im religiösen Sinne, ja. Nee, das finde ich nicht. Da tust du, finde ich, Gläubigen Unrecht. Nee, was ist das? Um das zu glauben, muss ich halt latent einen am Sträußchen haben. Nein. Ja, natürlich. Nein. Okay, da ist ein Typ, der ist übers Wasser gelaufen. Der hat aus Wasser Wein gemacht. Komm mal weg von Komm mal weg von der Bibel. Ja. Nimm lieber den Talmud. Ja, zum Beispiel. Nee, den habe ich nicht gelesen. Ach. Aber da steht genauso eine kranke Scheiße drin. Und gläubige Juden sind nicht dumm, sondern die Weltpest. Das wissen wir ja auch. Ja? Nicht erst seit 39. Also, da müssen wir ja auch mal die Synagoge im Flammenmeer lassen. Das wollte ich auch schon nochmal sagen. Ja. Nee, aber jetzt mal wirklich. Ich glaube, um religiöse Theorien zu glauben, muss man leicht an einem Sträußchen haben. Nein, das glaube ich halt nicht. Ja, was ist denn dann der Zugang? Naivität? Spirituelles Erleben? Kann ich nur, glaube ich, wenn ich an einem Sträußchen habe. Nee. Ich weiß nicht. Das ist Unsinn. Das ist so, wie man sagt, Leute, die unerklärte Phänomene erleben, müssen durch sein. Stimmt nicht. Nein. Die Mehrheit der Halluzinationen zum Beispiel haben ganz normale Menschen. Ja, ich rede auch nicht um das Nein, ich rede nicht um das Erleben. Also wenn ich jetzt irgendwo auf einem Toast das Gesicht Jesus Christi sehe. Also du bist immer bei so vulgär glauben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel glaubst... Das findest du vulgär, das ist... Im Sinne von einfach. Von so Volksglauben. Ja, das ist Kindergarten. Was ich jetzt meine, ist zum Beispiel das Erkennen einer höheren Ordnung. Das wollte ich gerade sagen, das Erkennen einer höheren, wie auch immer geordneten Ordnung, setzt du mich voraus, leicht an einem Sträußchen zu haben? Nee, und für mich nicht. Ja, aber was ist das denn dann? Das ist der Musterdetektor des Menschen, den jeder Mensch hat und der bei einigen Menschen dazu führt, dass sie sagen, da ist eine Struktur drin. Wenn du meinst, dass unser Gehirn halt sehr gerne Strukturen erkennt, ja, und das auch total gerne mag, ja, dann ist Gott die schlechteste Erklärung für eine Struktur, die man haben kann. Weil Gott verursacht mehr Chaos als Struktur. Das sagen wir Discordianer schon lange. Gott lässt mehr Fragen offen, als er Struktur fürs Leben bietet. Ja gut, aber da könntest du jetzt wiederum als religiöser Mensch argumentieren, dass das eben daran liegt, dass die Erkenntnismöglichkeit eines Menschen beschränkt ist. Im Vergleich zu Gott. Genau, weil ich als Ungläubiger wieder ein schlechterer Mensch bin, nicht den Zugang habe. Nein, jeder Mensch. Also du müsstest, das kannst du ja verargumentieren zu sagen, Gott oder das göttliche Wesen verfügt über ein anderes Ausmaß an Erkenntnismöglichkeit als ein Mensch. Das erscheint mir sogar logisch. Nee, das Menschenbild ist nicht konsistent bei gläubigen Menschen. Für die sind nicht alle Menschen gleich, für gläubige Menschen. Das ist so. Also ich glaube tatsächlich, das war ein interessantes Experiment. Ne? Ach, dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg. Wo wir dabei gerade sind, bei diesen maximal pigmentierten, ich bin davon überzeugt. Dass ist doch gar nicht schwarz. Xavier ist so schwarz, Alter. Da siehst du nachts so die Zähne leuchten, ach, wie die Grinse. Quatsch, das ist gar nicht schwarz. Ja, sehr ist der schwarz. Ach, der ist braun. Nur weil er nicht schwarz ist, oder was? Der ist doch nicht schwarz. Was siehst du denn? Alter, nur weil er nicht schwarz ist, ey. Na, du bist braun. Er auch. Nur. Ich glaub, im doppelten Sinne braun. Ja, im doppelt, wie 2S. Aber ich glaube einfach, dass... wie im Doping. So wie Doping. Ich glaube, dass wenn du Menschen, die gläubig sind, fragst, ob farbige Menschen genauso gottesfürchtig sein können wie weiße, würden die schon sagen, nee, kann ich. Und ich finde schwarze Gläubige fragt? Würden die genauso sagen, dass sie ja nicht so gläubig sein können wie weiße. Ich glaube, dass in der Religion... Du glaubst, dass Rassenhass unter Religiösen ausgeprägt ist. Ja, auf jeden Fall. Ich würde erklären, ich meine, wenn man jetzt mal auf die Staaten guckt... Der Ku Klux Klan ist ein scheiß religiöser Freak-Verein. Das ist er für mich zum Beispiel nicht. Alter, die zünden Kreuze an, um die Reinigung und Erleuchtung zu bringen. Wie religiös. Ist ja wohl, also da, finde ich, sieht man ganz klar, was du eingangs auch ernsthaft gesagt hast. Beim Ku Klux Klan sieht man sehr klar, wie Religion Vehikel von Macht ist. Natürlich ist es das, ja sicher. Ja, aber und auch Psychoterror, Angst und Schrecken. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Die machen schon lange nichts Wildes mehr wahrscheinlich. Also weiß ich jetzt nicht, aber ich vermute, weil die machen nichts Wildes mehr. Also ich habe schon lange nicht mehr gelesen, dass die irgendwo irgendjemanden am Auto festgekettet vielleicht haben. Vielleicht wird das ja alles geschwärzt. Ja gut, es hat Lügenpresse, ne? Das ist das Wortspiel verstanden, ne? Ja, geschwärzt, schwarze. Mhm. Ja. Ja. Ich wollte mit Lügenpresse da... Du bist auch Lügenpresse, habe ich gelesen. Ich bin Lügenpresse. Bist du eigentlich noch Chefredakteur bei der Bild oder hast du das abgegeben? Ich habe mir jetzt mal gesagt, Da können auch mal junge Leute ran. Ja, der Kai zum Beispiel. Der Julian Reichelt, der macht das ganz gut. Julian Reichelt heißt der. Aber der weiß noch nicht, dass der Chefredakteur wird. Achso. Offiziell leitet er noch Bild.de. Perspektivisch werde ich ihm... Perspektivisch, da warst du da. Das ist ein Lieblingswort von mir, ne? Ja, das ist generell in Beratertätigkeiten ein Lieblingswort. Also perspektivisch wird Julian Reichelt Chefredakteur bei Bild. Kai Diekmann hat überlegt, was er machen soll. Ja. Momentan ist hier meine Putzhilfe, fällt ein bisschen aus. Hat er gesagt, ja, kann ich einspringen? Habe ich gesagt, du, Kai, ich nehme es ja auch nicht jeden. Ja. Hast du einschlägige Erfahrung? Ja. Und hat er halt nicht gehabt. Und mal gucken, vielleicht arbeitet er sich hoch. Bis jetzt gerade, während wir sprechen, putzt er gerade mein Auto. Hm. Ich habe erstmal gesagt, soll er auf die Nacht machen. Hm. Weil wenn er Scheiße baut, dann sieht man das nicht so. Ich finde, jeder junge Mensch hat mal eine Chance verdient. Und du immer noch bei der Taz? Ich habe mit Max Gold jetzt mein nächstes Buch in der Mache. Ja, ich bin auch in der Bild, Taz. Oder wie heißt es? Hä? Wie heißt es? Ich bin Bild? Nee, der Mann, der bei der Bild Rio Burns war. Ach. Ja, es ist benannt nach einem Bestseller-Autor. Bis heute unterdrückt, das Wissen um den wahren Wallraff. Und ja, nee, machen wir jetzt. Wallraff dich auf, ne? Einzelhaft Wallraff. Das ist Stammheim und so. Wir sind da jetzt gerade an einem ganz großen Ding dran. Ja, RAF, es war Mord und so. Das ist investigativer Journalismus. Ihr habt euch selber in Einzelhaft begeben. Wir haben uns selber in Einzelhaft begeben. Bei euch zu Hause. Bei uns zu Hause. Das zu simulieren. 3 Jahre lang. Ich habe mir die Haare wie Enslin wachsen lassen. Ja, und macht mich auch ein bisschen scharf. Macht mich auch ein bisschen scharf. Das ist so. Ja. Gudi Burns. Der Kampf ist nicht vorbei, Rio. Das ist so. Und ich glaube einfach, dass Rudi Dutschke, ne? Lebt er eigentlich noch? Lebt Rudi Dutschke noch? Alter. Wir brauchen den Bartok. Ey, weißt du, ich gebe mir so Mühe, dieses Bartok-Face dann zu haben, ja? Und jetzt haben wir keine Bartok, aber du machst das Bartok-Face. Oh. Das ist super. 3 Schüsse auf Rudi Dutschke hat Wolf Biermann schon getextet. Ja. Wobei, er war ja auch nur noch menschliches Gemüse, wie man in bösen Kreisen sagt. Du, ich sag mal, er war von vornherein menschliches Gemüse. Wobei, ich würde sagen, er war unmenschliches Gemüse. Er war, natürlich war er, wäre er Mensch und Humanist gewesen, hätte es keine RAF gegeben. Dutschke? Ja, auf jeden Fall. Ich bereue meine nächste Frage jetzt schon. Was hat Dutschke denn mit der Ich glaube, durch Dutschke die RAF der zweiten Generation erst überhaupt die Triebfeder hatte. Die Söhne der Gastarbeit quasi. Oh Mensch. Wusstest du, dass die Bild-Zeitung Hail and Kill. Ach, Hail and Kill. Ich dachte, Hail. Ach, ist doch Hail. Hail also kill. Hail Victory and Kill. Das stand auch über Auschwitz. Stand es nicht. Stand es nicht. Es stand nicht, hey, Victorian King war Auschwitz. Nein, stand es nicht. Ganz schön viele Leute Judenwitze. Ja, ich bin heute bin ich auch tatsächlich glühender Antisemit wie Elsässer, habe ich mir gedacht. Was ist los? Hast du auch mit Tilo Jung Interview geführt? Mit Tilo Jung Interview? Ja, sicher. Das machen alle Hamas-Leute. Andersrum. Einer von der Hamas hat mit Tilo Jung ein Interview gehabt? Wirklich, ich verfolge Tilo Jung nicht. Ich finde, das ist Quatsch-Journalismus und damit Journalismus so wenig zu tun. Er fragt den Hamas-Chef im Interview. Sind die Terroristen? Wirklich. Guck mal. Es wird ja immer gesagt, sie seien Terroristen. Hm. Aber jetzt sehe ich ja um mich herum überhaupt keine Raketenabschussbasen. Nee. Und daraufhin antwortet dieser Hamas-Mensch: Ja, sehen Sie, eigentlich sind wir sowas wie die palästinensische CDU. Und das sagt er nicht wirklich, oder? Kein Scheiß. Der sagt sowas wie die palästinensische CDU. Oder super. Und dann sagt Jung sinngemäß, ja, wenn man das so sieht, ist das echt friedfertig hier. Weißt du, das ist ein Crowd-Reporter, ne? Immer noch, ja, leider. So. Und die Crowd Reporter haben so unendlich viel, unendlich viel Geld bekommen. So unendlich viel Geld bekommen. Solange die nicht mal bilanzieren, wo das Geld überhaupt alles, was die jemals bekommen haben, geblieben ist. Haben sie doch. Nee, haben die nicht. Haben ja, die was war zusammengezählt? Das deckt sich nicht mit der Summe, die bekommen haben. Da fehlen 45 Cent, das war die Postkarte, die der Niggi an uns geschickt hat. Hier hängt sie. Jetzt hat mir nicht Niggi natürlich eine Karte hingeschickt. Ja, mein Gott. Wirklich? Jetzt bist du echt am Überlegen für eine Sekunde gewesen. Ich bin wirklich am Überlegen, ob Niggi... als würde Niggi ist ja auch ein selber Feminazi. Postkarten schreiben können. Bitte? Als würde er selber Postkarten schreiben können. Aber der hat da die Kakerlake gemalt. Ich glaub, ja, das ist aber nur um uns zu beschimpfen. Ich denke, das ist ein Originalabdruck. Was denn, wie diese Karte ist? Warte mal. Sie von Franz Kafka. Ach nee, oh, von guten Freunden aus. Ist auch egal. Das hat mich sehr gefreut damals. Muss ich sehr gefreut haben. Hat es mich, sonst hätte ich ja nicht dahin gehangen. Die Karte ist. Katja und Micha. Haben die Internet? Ja. Können die den Zapfer? Nein. Ach, dann. Keiner von unseren fünf Hörern. Ist das auch aus Irland, das rechte Bild? Ja. Eine Distel. Ach, eine Distel ist das. Sieht aus wie ein HIV-Virus. Ja. Ist ja auch unbestätigt. Deswegen ist es ja auch eine Distel. Das ist bestätigt. Übrigens, eines der wunderbarsten Lieder von Queen. Innuendo. Ich mag Queen ja nicht. Ja, die mögen dich auch nicht. Ich habe letztens noch Brian May gesprochen und hat gesagt, sag dir mal, wie aus dem blöder Pisser. Ja, also Freddy... Allein schon für den HIV-Virus-Spruch hat er gesagt, soll ich dir in die Eier treten. Freddy ist halt zu Recht aufgrund seiner Homosexualität an HIV gestorben. Das muss man einfach sagen. Ne? Schreibst du eigentlich noch bei Kreuznet? Ich schreibe... ich habe ja die Administration abgegeben. Ich bin ja jetzt bei Psyram. From the Kreuz to the Psy. Ja, das ist absolut. Ich dachte mir, boah, wie kannst du dich weiterentwickeln? Ne? Aber wir in der Psyram jetzt gegangen. Machst du auch antiveganforum.de? Ich mache Anti- und Antisemiti.zoom. Ja. Zoom? Zoom. Zoom auf Antisemitismus. Der Zoom hat jetzt Geburtstag bald. Überall WLAN. Dein Zoom hat nirgendwo WLAN. Der Zoom in Gelsenkirchen. Ach, der Zoo? Ja. Der hat WLAN. Ja. Der ist ja wichtig, ne? Ja. Damit die Eisbären auch mal irgendwie schön hier eine. Ja, meinst du, was die in der Antarktis sich freuen, wenn sie mal von aus Schalke von zu Hause machen? Okay, sicher, dann meinen sie schon mal blau an, wenn ein Spiel ist. Ja, klar, so läuft das da. Warum haben die da überall WLAN? Und vor allem, was machst du im Zoo? Ich habe eine Dauerkarte. Du hast eine Dauerkarte vom Zoom, Alter. Ja. Oder da kann ich auch eine. Du hast ja wirklich eine Dauerkarte vom Zoom. Ach, die hast du nur, weil gegenüber das Waisenhaus ist, wo du halt ab und zu arbeitest und dann ist doch wirklich so. Du gehst da. Ach ja, jetzt weiß ich auch warum, weil du mit deinen Klienten einmal im Zoom abhängst, im Streichelzoo. Mit meinem Sohn. Ach so. Hat der auch eine Dauerkarte? Ja, der braucht keine noch. Aber es gibt noch eine andere Dauerkarte. Der ist 16. Das ist halt recht klein geblieben. Ja, wir haben auch noch Dauerkarte, die sagen es auf ihn tatsächlich, weil dann müssen die Kinder zahlen im Bochumer Tierpark. Da habe ich doch diese grandiose Sache erlebt mit der Taube. Hat sie euch gehört? Die wirft. Erzählt die Geschichte. Die Taube, die wirft. Hast du nie erzählt? Wir stehen im Bochumer Tierpark und neben uns so ein Mitte 40-jähriges Pärchen, sie relativ aufgebrezelt, er so richtig schön Ruhrpott aufgebrezelt, sie zu ihm, die Hühner waren das, Hühner. Warum ist das Huhn denn so dick? Er guckt so, denkt nach und sagt, das meinte er ernst, weiß nicht, vielleicht wirft das bald Junge. Ich Junge sagte ich nur zu meinem Sohn, wir gehen weiter. Jemand für unsere freie Energiegruppe, siehst du? Solche Leute sind da die Biologen. Das Huhn als Säugetier im 21. Jahrhundert. Domestiziert, infiziert, das Huhn. In Gelsenkirchen dann, Hyänengehege. Oh, die lachen immer so doof. Ich mag Hyänen ja sehr, aber ja, ähnlich intelligente Leute. Kind fragt die Mutter. Mama, was ist das denn? Oh, warte, da ist so ein Schild. Oh, da steht das ja. Tumbleweed. Das ist eine Hähne. Eine Hyäne, Mama? Ja, sag ich doch, eine Hyäne. Im Zoo, ne? Im Zoo ist Krieg. Gehen wir nächstes Mal in den Zoo. Ich habe eine Dauerkarte. Also ein Scheiß. Wir können nächstes Mal im Zoo. Lass mal im Zoo-Podcast. Wir können im Zoo-Podcast. Da gibt es auch ein Restaurant und alles. Im Affenhaus. Im Affenhaus? Ja, das riecht auch bestimmt richtig schön. Ich mag das da. Da ist die Luftfeuchtigkeit extrem hoch. Im Affenhaus? Ja, sicher. Im Affenhaus stinkt es wie im Affenstall, Alter. Ja, aber die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Ja, da kannst du ja, wir können ja im Affenhaus podcasten. Ich werde dann da mit Atemmaske sitzen und du magst das ja gerne. Ich setze meinen Hut auf. Du kannst den Doktorhut aufsetzen. Wir treffen uns mit der freien Energie. Weißt du, was richtig schlimm ist, wer sich im Zoom trifft? Nein. Eltern. Ich habe mittlerweile mitgehört Gespräche, die nahelegen, dass es im Internet Foren geben muss, wo sich einander wildfremde Eltern verabreden, um in Zoom zu gehen. Und die dann zwanghaft im Zoom versuchen, miteinander beste Freunde zu werden. Das war auch registriert? Ja, ich wurde aber noch nie eingeladen, deswegen mobbe ich dagegen. Ja. Das ist quasi so wie Tinder, das heißt dann Kinder. Kinder heißt das halt. Und da kannst du dann halt auswählen, mit welchen Eltern du in Zoo zusammen gehst. Und das ist so grauenhaft, Rio. Was das Schlimme ist, weißt du, was das Problem ist? Die Leute, die haben ja so einen Bollerwagen. Ich habe keinen Bollerwagen. Ich habe den kleinen Buggy dabei, meinen Sohn. Und diese Leute ziehen dann da im Konvoi mit 4, 5 Bollerwagen los und treiben dich vor sich her. Jetzt kommt das vor, dass mein Sohn sagt, kein Scheiß, ich möchte eine Pause machen. Dann sage ich, dann machen wir jetzt eine Pause. Und dann haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt, wie dann einer aus diesem Track so Sachen sagte wie, ja, sag mal dein Papa, der kann ruhig weitergehen. Und ich guck, Leute, einer sagt, nein. Ja, so schaffen sie nie alle Welten. Ja, und das ist mein Problem. Ja, wenn Sie meinen... Du bist gegen Gewalt, wenn dein Sohn mit dabei ist, oder? Absolut. Ja. Also wirklich ohne Scheiß. Ja. Und was total krass ist, wo du das sagst, mit Gewalt, wenn mein Sohn dabei ist, das verwirrt meinen Sohn tatsächlich echt, wenn er dann mitkriegt, wie andere Kinder angeschrien werden. Vor versammelter Mannschaft, dann irgendwie so... Ich hab dir gesagt! Und dann kommen auch Schimpfwörter für die eigenen Kinder. Du Hurensohn. Das nicht. Aber du Drecksblach! Du sollst von den Tigers weggehen! Von den Tigern. Und mein Sohn. Du bist da von der Welt drin. Was ist denn da los? Und mein Sohn guckt mich dann an und ist wirklich verängstigt und sagt: Die meinen nicht dich, das ist Quatsch, was die machen. So. Was willst du denn sagen? Das sind Asoziale, die mit ihren Kindern nicht umgehen können? Ja. Mein 2,5-jähriger Sohn? Ohne Scheiß, ich glaube, ich würde meinem Kind echt sagen, Assis. Damit er auch direkt lernt, was Assi ist. Nein, das kannst du nicht. Warum nicht? Nein. Ja, warum nicht? Nein. Überleg mal, was passiert, wenn er durch Herne geht und... Und dann sagt er in der Ecke Assi. Und dann würde ich sagen, ja, und du hast... Nein, das ist ja... Nee, ich finde nicht, dass Kinder... finde ich nicht. Bewertungen vornehmen sollten. Doch, das schon, aber nicht, dass sie andere Menschen abwerten sollten. Dafür haben sie Eltern. Gut, wie wäre es, wenn man dann nur sagt, falsch? Das bringt ihm in Humor. Er muss beruhigt werden, weil er kann das nicht zuordnen. Wenn jemand schreit, dann muss schon richtig was passiert sein. Okay, vielleicht gewöhnst du dir einfach an, mehr rumzuschreien. Das wäre die Alternative. Und du siehst den Leuten an, ohne Scheiß, vielleicht gehen wir wirklich mal mit dem Kleinen durch den Zoo. Dann siehst du nämlich mal, wie Leute dich angucken, wenn du einfach sagst, also wenn du natürlich macht mein Sohn auch Mist. So, mein Sohn setzt auch nicht alles sofort um, was ich sage. Aber ich wiederhole das dann halt. Oder selbst wenn es zum Äußersten kommt, nehme ich ihn halt und trage ihn woanders hin. Ist das richtig? Ja, wie immer brülle ich ihn nicht an. Und du siehst den Leuten an, dass sie genau das erwarten. Das so nach dem Motto, jetzt kommt er nicht weiter. Und ich mir dann denke... Das ist ja gar nicht nötig. So, ich werde jetzt sicher, ich brülle mein Kind nicht an. Wie ist denn mit Stehen lassen und Nicken? Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Also, wenn er wirklich an was interessiert ist, ist das ja für ihn eigentlich das Freiticket, ne? Ja, aber ist doch super. Wenn ihr dann wirklich weg seid, was dann? Ja, wir sind dann ja nicht wirklich. Wir können das eigenes Kind ja nicht einfach mit. Vielleicht mal einfach so. Wir sind schon mal aus der, das haben wir schon mal gemacht, aus der Sichtweite. Genau. Und das meine ich ja. Es gibt Momente, da kann er dann eine halbe Stunde trotzdem. Ja, und dann, aber irgendwann kommt ja mal so. Ja, aber, du hast ja nicht so viel Zeit dann. Echt nicht? Nee. Glaube ich, die Zeit nicht. Nee, willst du nicht. Meine Eltern haben früher eine Leine genommen. Wahrscheinlich war es auch nicht so pädagogisch das richtige Mittel, aber ich war. Also, das gibt's, das sehe ich ab und an tatsächlich noch. Was ist das wirklich gibt? Ja, die habe ich wirklich an der Leine, glaube ich, weißt du? Wobei das oft, glaube ich, einfach eine Sache von Sicherheit und Kontrolle ist und so. Maybe. Ich fand die einfach nur sehr beschäftigt. Ich weiß nur, dass ich merke, dass das Linus unterm Strich viel gehorsam, hört sich jetzt so blöd an, aber gehorsamer ist als all diese Kinder, die angebrüllt. Also spannend ist dann, wenn du so Sachen erlebst. Und wenn du jetzt noch heulst, dann wirst du sehen, was passiert. Und dann sagt die Kleine, was passiert denn dann? Und die Mutter guckt panisch durch die Gegend und sagt gar nichts mehr. Und dann denke ich mir, ja, du hast gerade mal so richtig verschissen. Ja, von A bis Z. Natürlich. So, ne? Also, ich sage, man sollte sein Büro nicht über Gebühr verlassen. Andererseits mag er halt die ganzen Tiere da, ne? Jeder mag die Tiere da. Ich auch. Ich mag vor allem den Wolf. Den Wolf? Den finde ich ein bisschen einsam, aber... Das sind 3 oder 4 Stück. Ja, aber das ist mir immer noch zu an. Ich mag die Elche. Das sind auch nur 2. Ja, aber das ist okay. Die haben große Nasen. Die haben große Nasen und Geweihe. Vor allem, das ist übrigens auch so ein Ding. Kinder erschrecken. Stehen am Löwengehege. Nebenan 2 Mädchen, ungefähr gleich alt, und du siehst denen schon an, die haben Schiss. Ja. Kommt der Vater? Ja, pass auf, gleich frisst er dich auf, ne? Gleich kommt er und frisst dich auf. Mhm. Bis die Tochter anfängt zu schreien und zu heulen. Mhm. Und er dann sagt, oh, jetzt hör mal auf. Mhm. Und du denkst dir, Vollhorst. So, und Linus hatte dann halt auch Schiss. Wo, ne, wir dann gesagt haben... Ich weiß nicht, wie nah kann man ran? Ich kann das gerade überhaupt nicht anschauen. Also, wo ist der Löwe, wo ist... Also, wenn du Glück hast... Das ist dein Glück, okay. Ja, also wenn er möglichst nah rankommt, dann stehst du hier, so eine Glasscheibe... Ah, also, da ist eine Scheibe zwischen. Genau, und auf der anderen Seite der Löwe. Ja gut, da passiert dann nichts, ne? Ist da Glas zwischen. Ja, das siehst du natürlich als Kind gemacht. Ja, aber das kann man dem Kind ja erklären. Ja, ja, das haben wir dann ja auch. Aber erst einmal, wenn dann andere Erwachsene... Ja, ja, gut, aber das ist ja... Gut, aber dafür... Also, weißt du, ich beneide dich ja darum, dass du da so ruhig bleiben kannst. Aber ich würde sagen, das war oft der asoziale Heckenpenner. Jetzt lass deine Tochter in Ruhe oder ich knall dir ein paar. Was macht das dann? Das macht nur... Also er nimmt sich doch dann, wird sich eh nichts annehmen. Die Töchter werden massiv verwirrt. Ja. So, und mein Sohn würde im Zweifelsfall eine Aggression von mir mitbekommen, die mein Sohn nicht mitkriegen soll. Ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Du schraubst dich bei deinen eigenen Kindern extrem zurück. Das wäre noch schlimmer für mich. Das wäre noch schlimmer. Ja, du lässt es dann beim Podcasten raus, so wie jetzt. Du lässt es beim Podcasten raus, das stimmt, aber... Nein, also wirklich, sowas macht mich echt... Guck mal, letztes Mal bin ich Auto gefahren, das ist eine schöne Geschichte. Letztes Mal bin ich Auto gefahren und Richtung Haltern. Da ist Schnellstraße am Rottingham. Ne? Haltern am See, ja. Da ist Schnellstraße und Autobahn. Und ich fahre so und guck so. Und da sind da 2 kleine Mädchen mit dem Fahrrad auf dem Standstreifen am Fahren von der Autobahn. Und ich guck so, denke mir, das kann ja jetzt nicht sein. Gebremst, rechts rangefahren, zu den Hintergang, gesagt, ey, was ihr gerade macht, ist voll lebensgefährlich. So, jetzt bleiben wir hier mal schön stehen. Wie alt war sie ungefähr, meinst du? Zwischen 6 und 10. Okay. Also eine waren 2, eine wollte ich so sagen, so 6, 7, die andere war so 10, 11. Okay. So, also auf jeden Fall bewusst, dann hat die Kleine auch angefangen zu heulen direkt. Ja? So, normal, weil da fahren halt schnell Autos hin und her. Sie haben auch gesagt, sie wollte das gar nicht. Die Große hat gesagt, hier, da geht's nach Haltern und so. Da fährt ein anderes Auto da lang und hält auch an und fing an zu erzählen, ja, ich rufe die Polizei. Da habe ich auch ziemlich zu mir. Ich habe gesagt, pass auf, wenn du jetzt die Polizei rufst, dann hast du echt einen Grund dazu, weil ich knallte hier so dermaßen eine, dass dann das umkommt. Ja, da geht ja hier nicht die Mädchen und so. Ich so, ja, wollen wir jetzt hier diskutieren darüber oder erstmal die Kinder hier wegbringen? Bist du doof? Was meinst du, wann passiert, wenn die Polizei kommt? Das hilft doch gar keinem hier. Was passiert? Gar nichts passiert. Die sind beide sind nicht strafmündig. Aber es geht ja um die potenzielle... die bringen die nach Hause. Und das Theater will ich mir auch alles ersparen. Es geht ja darum, die haben Angst. Die stehen gerade mitten auf einer Autobahn. Da hilft mir keine Polizei, wenn die erst in einer halben Stunde kommt. Ja, klar. Ja, das hilft mir nicht, das hilft den Kindern nicht. Also da irgendwann haben die dann halt so von der Bahn gescheucht. Aber also ich glaube, dass es in dem Alter wichtig ist, aber wir sind ja auch schon älter. Okay, deiner ist 16. Das ja. Hast du was gegen deine Magenschleimhaut genommen oder für die Magenschleimhaut? Allergie. Gegen? Ja, Staub und Gräser Birke und unsere Katze. Du hast eine Katzenallergie und ihr habt eine Katze? Ja. Ist ja auch schon leicht masochistisch veranlagt, oder? Ja, du trennst dich ja nicht von einem Familienmitglied, nur weil man zusammenzieht. Doch, wenn man dagegen allergisch ist? Nein. Man? Nein, ich mag die Katze. Aber es ist doch kein Familienmitglied. Doch. Hat sie einen Namen? Ja. Wie heißt sie? Bartoschek. Mit Vornamen? Silvia. Die Katze heißt sie für die Silvia, oder? Nein. Sondern? Bartoschek. Ja, und hat die auch einen Vornamen? Heißt sie nur Bartoschek? Nein, die heißt Paula. Mit Nachnamen Bartoschek? Nein, die hat keinen Nachnamen, verarscht. Paula. Die hat ja auch keinen Personalausweis. Nee, ist ja auch keine Person. Ist ja Paula aus dem Haus, Katze. Freier und natürlicher. Ist ja auch keine juristische Person, ist eine feline Person. Eine katzenartige. Mir hat ein Experte aus unserem Stollfilm übrigens was sehr Cleveres gesagt. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das nicht selber weiß. Ich saß mit ihm bei den Waschkaus am Frühstückstisch mit dem Schuchat und wir sprachen über Reichsbürger und wie man mit denen argumentiert. Ja. Und dann kam von ihm ein total simpler, aber total genialer Hinweis, den ich nie davor gemacht hatte, nämlich... Gar nicht. Doch, und zwar zu fragen, dann beschreib doch bitte mal, wie der Staat aussieht, in dem du leben willst. Aber das ist doch das. Habe ich nie gemacht? Echt nicht? Nee, ich habe immer pro BRD und so argumentiert. Nein, aber wenn du die fragst, dann erzählen sie dir den richtig kranken Freakshit. Ja, das hat er getan, auch gesagt, also. Genau, und das habe ich schon nie getan. Das ist ein Willkürstaat, den wir beschreiben. Ja? Ein Führer-Willkürstaat. Ein guter Führer. Ein gnädiger König halt. Ne? Also genau. So guter Hegemon. Genau, so ist das halt. Es ist das, was die halt anprangern, dass die BRD kein Rechtsstaat ist, das, was die skizzieren, ist von jeder rechtsstaatlichen Theorie so weit entfernt wie die USA, wie Frankreich und England. Scheiß Alliierte, ey. Ach jo, wann immer wir hier uns gerade auf die Zielgerade eines ernsthaften Podcasts bewegen, quasi in Nachfolge von NSFW, Vrindt, und Nikolaus wie heißt der? Semmerogge. Wie heißt der denn? Nikolaus Seemack. Seemack machen immer. Der wird da fragen. Der hat auch gepodcastet, ne? Ja, aber der macht das mittlerweile nicht mehr. Schon lange nicht, ne? Nee, der braucht das nicht mehr. So. Wann immer wir auf dieser Zielgeraden sind, ja. Bricht in dir die Anarchie durch. Normalerweise bin ich immer derjenige, der ein ernstes Gespräch führen will. So kriegen wir nie den Grimme-Preis. Du, ich habe ihn ja bekommen letztes Jahr. Ja, für was? In der bis heute unterdrückt. bis heute unterdrückt, das ist auch so ein Scheiß, ey. Ja, wofür hast du denn den Grimme-Preis bekommen? Den Soziopod. Für den Soziopod. Du und Rutloff zusammen. Breitenbach. Breitenbach, Rutloff, a.k.a. Pritloff. Ist das eigentlich die gleiche Person? Ja. Darf ich aber nicht öffentlich sagen. Schreibt er sich auch eigentlich gleich? Ja. Ja. Rotlaff. Halt. Der mag das nicht, wenn er so genannt geschrieben wird. Ne? Wer von den beiden? Beide, glaube ich. Aber bist du auf dem Camp? Jetzt gerade, ja. Wir haben als erstes Projekt heute vor dem Sprassen Shit geschrieben. so die Script-Kids und ich, und haben dann die Lokation programmiert, weil es gesellschaftlich voll relevant. Und es gibt auch einen Vortrag davon dazu von Anatol Stefanovic. Musst du dir auf YouTube angucken. Dauert nur 7 Stunden und hat im Kern einfach alles so unfassbar auf den Punkt gebracht in 7 Stunden. Das kannst du dir gar nicht vorstellen so. Und das kannst du deswegen nicht, weil du weiß und ein Mann bist. Na, ich glaube, der Anatol braucht doch einfach Crack in der Dusche manchmal. Ist das schon sexistisch? Crack in der Dusche rauchen? Wenn er dabei nichts anhat und weibliches Crack raucht, ist natürlich auch schon... Wird Crack hergestellt? Also, möchtest du jetzt von mir die Strukturformel? Die Strukturformel haben, die kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, wie du es dir zu Hause nachbacken kannst, wenn du möchtest. Kauf dir die Medi-Night. Isolier da drin Ephedrin. Mhm. Ja, muss halt viel kochen. Streckst ein bisschen mit Backpulver, ein bisschen mit Kokain oder so. Und dann kannst du dir schön so diese Kristalle, die überbleiben, die kannst du richtig schön durchbasen. Wenn du Bedarf danach hast, ich kann dir Crack klar machen. Dort so 20 Minuten. Ich bin gleich wieder da. Ja, liebe Hörer, dann... Brauchst du eigentlich noch? Crack? Ja, im Moment sowieso kaum Crack und auch Tabak kaum, wegen meiner Magenschleimhautentzündung. Rio, ich fall auseinander. Ich habe mich für die Hörer da draußen aufgeopfert. Mein Lurch hat jetzt auch schon wieder, ich sag mal so, einen Meter bestimmt abgenommen. Ich zeig dir was Lustiges, um die Zeit zu erbrücken. Ein Schweinchen. Was ist das für ein Scheiß, ey? Ein Schweinchen? Oh, das ist voll der Scheiß, Alter. Was ist denn gegen Schneekugel? Das ist ja voll Nippes, Alter. Das ist ja wirklich voll... ja, ey, besser. Ein viel Glück oder was? Hat ja total geholfen, ne? Mein Sohn mag das. Ja. Und guck mal, der hier ist... Der ist auch 16. Weißt du, was der ist? Ja, weiß ich. Aus dem Urlaub, Skiurlaub in Sarajevo, 1994. Da war Olympia. Ja, und weißt du, wo dieser Becher ist? Ja, weiß ich, den gab es als fucking Crowdfunding für die OP-NSL, Alter. Und da drin ein Tannenbaum-Schneekugel. Ja, ganz ehrlich, wie du auf Schneekugel bist, Alter. Bist ja, ich mag Schneekugel. Bist du irgendwie schneekugelsüchtig oder was? Ist das da hinten ein Darth Vader, Alter? Das sieht aus wie ein Dildo, ey. Das sieht aus wie ein Analplug, Alter. Das ist aber falsch. Ein nachgeformter Opferdolch aus Mittelamerika in Obsidian. Opferdolch. Der ist klar, dass es viel zu kurz ist, um zu opfern. Je nachdem, was du opferst. Egal, was ich opfern würde, es ist zu kurz davor. Wenn ich dir dein Ohrläppchen abschneide... Ist es nicht scharf genug dafür? Der Begriff Nachbildung beinhaltet, dass es... Ist das Maßstab 1 zu oder ist das 1 zu 1? 1 zu 1. Also ich opfere ja anders. Ja, du kommst ja auch nicht aus Mittelamerika. Meine Vorfahren waren tatsächlich Azteken. Atlanta. Atlanta bei Helgoland. Die... so wie die jetzt... Fang die Kakerlake, Leo. Das Ding da drunter sieht aus wie mein Cockring. Was ist das, ey? Was? Das Ding da drunter, das weiße, sieht aus wie mein Cockring. Achso, das ist der Kakerlakenkörper. Das ist ja voll eklig, ey. Ja. Weil man sieht voll aus wie ein Transformer und weniger wie eine Kakerlake. Aber es bewegt sich auf dem Boden so. Die Batterien werden langsam alle. Ganz schön langsam. Ja. So, ich denke, wir machen heute Schluss. Ich glaube auch, ein. Ich muss so eine besser rauchen. Kann es nicht mehr werden. Und ich denke auch, dass die sich auch freuen würde, wenn wir jetzt. Oder vielleicht der. Oder ihr Becher anderen. Ist dein Petz. Ach ja, ich muss ja hier noch so ein. Ist der LSD wenigstens drauf? Schön drauf, oder? Petz. Weil wie kann man so einen Scheiß essen? Ja, wahrscheinlich kriegst du Werfen an deinem Magen. Und da hast du noch Fettnachschub, Alter. Also, das ist reines, farbiges Zucker. Farbig. Mit Aroma, ja, fühle ich farbig, ey. Was ist das? Oh, die Hosen kommen, wir sollten aufhören. Oh, das ist aber Bonnie und Clyde, ja. Voll geil, ey. Oh, Call of Cthulhu wieder. What? Call of Duty? Cthulhu. Mit K? So schreiben die den. Warum? Hast du den mal geschrieben, dass das falsch ist, dass das totaler Scheiß ist? Ja, seitdem vertreiben sie die Zähne nicht mehr. Das ist ein Bootleg. Die werden sich aufgelöst. Ach so, ja, falsch geschrieben, dann... So sorry, Twitter. We have to split up. Yours, Metallica. So stellen sich die Twitterer aber die Welt vor, ne? Weiß ich nicht. Doch. Ich kenne wenig Twitterer. Den Red Loopster finde ich ja ganz cool auf Twitter. Loopster? Red Loopster. Oh, ist ein ganz geiler Typ so. Da habe ich auch mal ein Hörertreffen getroffen, ne? Ist echt ganz geil. So, kleiner Arsch, dicke Titten, ne? Ist echt eine geile Sau, ey. Ansonsten von den Twitterern. Da gibt es schon ein paar ganz gesellige. Ja. Den Sascha Möllering zum Beispiel. Den ich immer noch mal gerne kennenlernen würde. Ja, der ist geil, auf jeden Fall. Aber ja, die Hanna ist. Stimmt, die Hanna! Hanna ist wirklich. Boah, Hanna. Hanna, ich muss aber kurz den Namen nur schauen. Dafür brauche ich kein Internet, das zählt. Die Hanna unterstrich. Nee, gar nicht wahr. Hanna affected. Hanna affected. Afflicted. Hanna afflicted. Hanna afflicted. Ganz neuer YouTube-Stern, YouTube-Sternchen. Folgt ihr mal, wirklich, YouTube-Stern? Ja, ach die, also wirklich ein prächtiges Pony. Ich zeig dir gleich mal ein Foto, damit du halt weißt, so was irgendwie, weißt du, wirklich prächtige Stute, Alter. Ich sag mal, auf jeden Fall schon an der Grenze zur Luststute. Ist das echt? Das ist echt. Okay. Schon geil, wie oder? Wie ist die? Die wird jetzt 18. Ich hätte die jünger geschätzt. Tatsächlich? Nee, die wird jetzt 18. Ich hätte die deutlich jünger geschätzt. Boah, das ist ein dreckiges... Ihr kennt euch? Tatsächlich haben wir uns so wie gesehen, oder? So, ich treffe mich sonst noch nicht, oder? Bist du denn auf dem Camp? Ich bin, ich fahre jetzt gleich los. Ich wollte jetzt hier noch Bier austrinken, aber fahre zum Camp. Bin auf dem Hausboot mit der Jella. Ich denke, du bist auf dem Camp genauso willkommen wie ich. Ich bin da schon willkommen. Mich mögen die Leute nämlich dort. In der Peer Group. Klar. Weil ich bin nämlich im Gegensatz zu dir tolerant, weltoffen. Und deutsch. Deutsch. Und nenne auch niemanden ohne Grund Nazi. Ja? Und erst recht nicht glühenden Antisemiten. Ich habe gerade nicht zugehört, ich distanziere mich. Ja. So, demnächst wieder mal mit einem Podcast. Eigentlich wollte ich heute nämlich mit dir wohin gegangen sein. Aber mein Magen hat es nicht zugelassen. Das wird demnächst wieder anders. Wusstest du, dass es Haarkreide gibt? Nein. Weißt du, dass es coole Feministen gibt? Naja, schließt sich aus. Nee, ich habe eine kennengelernt. Ach, eine, ich hatte coolen Feministin. Nein. Das ist nämlich immer so männlich. Das ist so, I'm feminist, please fuck with me, oder so. Nein, die Katrin, wie heißt die denn? Die meisten Feministinnen sind auch unfickbar. Das ist ja das nächste Problem. Ja, oder? Vorsicht. Ja, ehrlich. Kennst du die, also ich kenne sie nicht persönlich, aber von wem ich sehr viel halte, nachdem ich mit ihr geschrieben habe und auch ein Buch von ihr gelesen habe, ist die Katrin Rönnecke. Kennst du? Da darf ich, also erstmal, Katrin Rönnecke ist ja ganz, ganz, ganz tolle Autorin. Ganz tolle, nein, ganz tolle Autorin, ganz tolle Podcasterin. Hat aber auch tatsächlich nichts mit Feminazimism zu tun. Richtig. Überhaupt gar nicht. Und ist die neue Freundin von Holgi. Richtig, aber sie ist Feministin. Ja, naja, ich würde... Sagt sie selber. Sie schreibt feministische Bücher. Du bist auch Skeptiker, würdest aber es ungern haben, wenn dich irgendwie ein Chemtrailer Skeptiker nennt und mit dir über seinen Chemtrailism reden will. Okay, und genau darüber wird sie bei den Robaron nämlich schreiben, ja. Über die Frage Netzfeminismus versus erster echter Feminismus. Also erstmal, Feminismus gehört für mich auf die Straße, nicht ins Netz. Ja. Feminismus ist doch echt schwierig. Ey. Aber das ist doch so ein großes Thema zum Schluss, das Fass kann ich heute nicht mehr aufmachen. Nächste Woche öffnen wir Fässer. Bis dahin. Tschüss. Beide klar, tschüss. Das müssen wir schneiden. Wieso müssen wir Heil Hitler schneiden? Weil das verboten ist? Heil Hitler ist nicht verboten. Doch. Glück auf.